Also ich möchte heute am Beispiel von Wahlen in drei Staaten, die in letzter Zeit stattgefunden haben, ein paar grundsätzliche Überlegungen zur Diskussion stellen hinsichtlich der Frage, was ist das eigentlich für eine Form der Herrschaft namens Demokratie, in denen Veranstaltungen wie Wahlen stattfinden? Warum ist diese Veranstaltung Wahl für die Demokratie so wichtig? Was wird an ihr geschätzt? Welche Leistung erbringt die Wahl? Für welche wird sie gelobt? Welche wird von ihr erwartet? Und was sagt all dies eigentlich darüber aus, über das Verhältnis von Regierung und Regierten in den Ländern, in denen Demokratie herrscht? Wenn man einen Vortrag über Demokratie hält, hat man es mit folgender etwas widersprüchlicher Ausgangslage zu tun. Es gibt jede Menge Kritik an den politischen Verhältnissen und an den ökonomischen Verhältnissen in den Ländern, in denen Demokratie herrscht. Eine Kritik an der Form der Herrschaft gibt es aber eher nicht. Ganz im Gegenteil, Demokratie gilt als Wert an sich und die höchste Form der Kritik an den wirklich vorhandenen demokratischen Verhältnissen ist in aller Regel die, dass es sich bei Maßnahmen der Regierung um welche handeln würden, die undemokratisch sind, die nicht wirklich zu dieser Herrschaftsform passen. Wer Maßnahmen der Regierung so kritisiert, schätzt also auch die Demokratie an sich und wirft der Regierung nur vor, sie würde sich mit ihren Maßnahmen nicht an das halten, was man selber von der Demokratie erwartet. Dieser Kritik will ich mich hier heute Abend nicht anschließen. Ich will stattdessen einmal vorurteilsfrei prüfen, ob diese Herrschaftsform eigentlich den guten Ruf verdient, den sie allgemein genießt, vor allen Dingen seitens derer, die in dieser Herrschaftsform zu den Regierten gehören. Und an den Wahlen will ich das deswegen zeigen, weil die Wahlen allgemein quasi als Test dafür gelten, ob in einem Land Demokratie herrscht oder nicht. An ihrem Ablauf, an ihrer korrekten Abwicklung, an ihren Ergebnissen, an der Art und Weise, wie Wahlkampfveranstaltungen ablaufen, Wahlkämpfe geführt werden, soll man gemeinhin prüfen können, inwieweit es sich in einem Land um eine wirklich ordentliche Demokratie handelt oder nicht. Insofern gelten Wahlen als sowas wie ein Lackmustest dafür, ob dort in einem Land wirklich demokratisch regiert wird oder nicht. Gewählt wird ja heutzutage nicht nur in den Kernländern des demokratischen Kapitalismus, gewählt wird so ziemlich überall. Demokratie ist zu einem Exportartikel geworden, den die großen Mächte USA und Europa in andere Länder hineintragen wollen, wo sie den Standpunkt vertreten, auch dort in diesen Ländern, wo bislang in dem Sinne Demokratie nicht geherrscht hat, soll es eine solche geben. Und das, wie das vor sich geht, hat man studieren können vor ein paar Monaten oder vor anderthalb Monaten an der Wahl in Afghanistan. Deswegen ist das auch das erste Beispiel, das ich hier abhandeln will. Was hat da eigentlich stattgefunden in Afghanistan? Warum ist das Ergebnis dieser Wahl von den eigentlichen Veranstaltern der Wahl so begrüßt worden? Und welche Kritik hat man an dem ganzen Wahlverfahren geübt? Und was kann man aus diesem Lob, was kann man an dieser Kritik lernen darüber, worum es bei dieser Wahl überhaupt ging? Bevor ich mit dem Beispiel anfange, will ich allerdings zunächst mal ein paar grundsätzliche Überlegungen in den Raum stellen hinsichtlich der Frage, worum es bei Wahlen überhaupt geht, und zwar erstmal gleichgültig dagegen, in welchem Land sie stattfinden. Wenn man die Frage stellt, worum geht es bei Wahlen eigentlich, ist es durchaus sinnvoll, mit der Beantwortung so anzufangen, dass man sich erstmal überlegt, wobei es bei Wahlen alles nicht geht. Was steht bei Wahlen nicht zur Wahl? Das Erste, was nicht zur Wahl steht, ist die Herrschaftsordnung als solche. Die Tatsache, dass regiert wird. Ganz umgekehrt, dass regiert wird, ein ganzes System von Regierungsinstitutionen qua Verfassung in Kraft gesetzt und wirkend, ein ganzes System von Rechten und Pflichten, das, nachdem die Gesellschaft von oben bis unten durchorganisiert ist, das ist die feste Voraussetzung, die feste machtmäßige Grundlage, auf der zum Wählen aufgerufen wird. Dieses Rechtssystem, das es gibt und das auch regelt, wie wer wählen darf und wer sich wählen lassen darf, dieses Rechtssystem schreibt vor, was wer in dieser Gesellschaft darf und was wem verboten ist. Jede Lebensregung ist in ein solches System von Rechten und Pflichten gefasst. Alles, was Menschen tun, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen, ihren sonstigen Pflichten und Neigungen nachzugehen, findet in der Form von Rechten, die sie gegenüber anderen haben, Dingen, die ihnen gegenüber anderen verboten sind und Rechten, die der Staat ihnen gegenüber hat, Erlaubnissen, die er ihnen erteilt und Verboten, die er gegen sie erlässt. Gerade moderne Demokratien sind sehr stolz darauf, dass es bei ihnen sowas nicht gibt, was sie rechtsfreie Räume nennen. Also Räume, wo tatsächlich das Recht diese Sorte systematischen Erlaubens und Verbietens organisieren würde. Das ist das Erste. Diese Rechtsordnung ist der Wahl vorausgesetzt, sie ist bei ihr unterstellt, ihr Funktionieren, ihr Wirken ist die Grundlage dafür, dass zum Wählen gegangen wird. Das Zweite, was damit ebenfalls nicht zur Wahl steht, ist der materielle Inhalt dessen, was dort rechtlich geregelt wird, nämlich die Produktionsweise, die Art und Weise, wie Leute sich ihren Lebensunterhalt besorgen können, müssen, sollen. Marktwirtschaft und Demokratie gehören zusammen, das weiß heutzutage jedes Kind. Und Marktwirtschaft, das weiß auch jeder, ist ein System des Wirtschaftens, das auf der Aneignung von privatem Eigentum in Geldform beruht. Jeder hat sich in der einen oder anderen Form an der Mehrung des privaten Eigentums zu schaffen zu machen. Entweder indem er selber welches hat und andere für sich arbeiten lässt oder umgekehrt, indem er als Arbeitnehmer in verschiedensten Funktionen Dienste an diesem Eigentum erbringt. Diese Produktionsweise ist verfassungsrechtlich geschützt. Auch sie ist vorausgesetzt unterstellt, wenn es um die Frage geht, wer soll jetzt eigentlich in diesem Land, in diesem so materiell und rechtlich organisierten Land regieren. Das Dritte, übrigens die beiden ersten Punkte, findet eigentlich normalerweise jeder selbstverständlich. Es kommt erstmal bei uns gar niemand auf die Idee, zumindest sehr wenige Leute, muss man sagen. Früher hat es auch schon mal welche gegeben, die das gemeint haben. Es kommt eigentlich heutzutage gar niemand auf die Idee, in der Wahl könnte es darum gehen, das System in irgendeinem Sinne abzuwählen, sondern die Rechtsordnung und die Eigentumsordnung verfassungsmäßige Ausgangspunkte und Grundlagen des Wählens sind, ist allgemein als Tatsache akzeptiert und steht eigentlich gar nicht weiter zur Debatte. Das Dritte, was schon eher zur Debatte steht, ist die Frage, was eigentlich die Wahlen hinsichtlich dessen bewirken, was die Regierenden hinterher, wenn sie denn gewählt sind, tun. Und das ist das Dritte, von dem ich auch in meinem Referat zeigen will, was der Sache nach nicht zur Wahl steht. Es steht nicht zur Wahl, welches konkrete Programm die Regierung hinterher, wenn sie denn mit der Mehrheit der Stimmen ins Amt gehievt worden ist, tatsächlich umsetzt. Das stimmt zwar, dass die Parteien mit Programmen um Wählerstimmen werben. Dazu werde ich im Verlauf des Referats noch einiges sagen, wie das geht im Einzelnen. Aber in dem Moment, wo sie gewählt sind, setzen sie ihr Programm um Und die Frage, ob das, was sie tun, in irgendeiner Weise den Vorstellungen der Wähler beim Wählen entspricht, mag zwar beim Wähler aufkommen, erfährt aber durch die Regierung die Beantwortung, wir sind gewählt und haben insofern das Recht, sind dazu ermächtigt, das umzusetzen, was wir für zweckmäßig und notwendig halten. Und dass das so ist, das liegt nun auch ein bisschen an dem Wahlverfahren selber, nämlich daran, dass der Wähler sein Interesse an dem, was die Regierung machen soll, ja praktisch bei seinem Wahlkreuz gar nicht geltend machen kann. Er macht eben ein Kreuz. Diesem Kreuz ist nicht anzusehen, warum wer es genau an die Stelle gemacht hat, an der es sie gemacht hat. Und nicht nur das, dieses Kreuz ist ein Kreuz von mehreren Millionen. Und erst das Zusammenzählen der Kreuze ergibt dann die Mehrheitsverhältnisse, die auf die eine oder andere Weise die Regierungsbildung bestimmen. Was immer sich die Wähler als ganz verschiedene Interessenten am Regierungshandeln beim Wählen gedacht haben mögen, das alles spielt praktisch für die Frage, was dann hinterher zusammengezählt wird, keine Rolle und wer seine private Meinung zu irgendeiner Partei auf den Wahlzettel schreibt, der macht diesen Zettel ungültig und fügt nicht einfach bloß eine interessante Auffassung hinzu, an die sich dann die Regierung hinterher halten kann oder auch nicht. Als gleiche und freie Mitglieder des souveränen Volk darf man wählen. Und in dieser Gleichheit und Freiheit ist gerade die je bestimmte materielle Lage, die je bestimmte Interessenslage gerade ausgelöscht. Egal wie man zu anderen Mitgliedern der Gesellschaft steht, egal wie man, mit wem man sonst im Streit liegt, in der Wahl finden diese Gegensätze keinen Ausdruck, sondern ganz im Gegenteil, ganz unabhängig von diesen in der Gesellschaft existierenden Gegensätzen und Streitigkeiten, geht ja jeder hin gleichberechtigt und darf sein Wahlkreuz an die Stelle tun, wo er es gerne hin tun will. Was steht denn dann also zur Wahl? Ja, das ergibt sich ja schon aus den drei Negativbestimmungen, die ich eben gesagt habe. Was zur Wahl steht, sind Parteien, Vertreter von Organisationen, die in die höchsten Staatsämter hinein wollen, miteinander darum konkurrieren, möglichst viele Stimmen auf sich zu ziehen, um dann die Personen sein zu können, die die Regierungsgeschäfte ausüben. Diejenigen, die gewählt sind, sind durch die Wahl zur Ausübung der Regierungsmacht berechtigt. Die Wahl fügt also der Regierungstätigkeit eine sehr wichtige Qualität hinzu, nämlich die Qualität, dass die Regierenden eben nicht bloß regieren, Herrschaft ausüben, andere dazu zwingen, sich ihren Gesetzen Folge zu leisten, sondern dass sie das durch die Wahl bestätigt, das Recht dazu haben. Sie sind rechtmäßig im Amt und die Wahl ist das Verfahren, mit dem der Herrschaft diese Rechtmäßigkeit zugesprochen wird. Mit dem Prozedere der Wahl geben die Bürger der Sache nach, ob sie es wissen oder nicht, ihre Zustimmung dazu, dass sie regiert werden. Und zwar tun sie das eben in der Art und Weise, dass sie sagen, indem ich wähle, indem ich mich beteilige an dem Verfahren der Personenbestimmung, spreche ich denen das Recht zu, Herrschaft auszuüben und erkläre mich auf der anderen Seite bereit, implizit, wenn auch nicht notwendigerweise explizit, den Geboten und Gesetzen Folge zu leisten, die diese Regierung dann erlässt. Egal, ob die Partei drankommt, die man selber gewählt hat oder auch die andere, die Tatsache, dass man die zukünftige Opposition gewählt hat, berechtigt ja nicht dazu zu sagen, ja, wenn die das beschließen, die habe ich ja gar nicht gewählt, also halte ich mich an das Gesetz nicht. Die Befolgung der Gesetze ist verlangt, ganz unabhängig davon, welches Ergebnis aus der Wahl jeweils herausgekommen ist. Insofern lässt sich an der Stelle schon ein Schluss ziehen von einer Beschränkung der Herrschaft durch die Wahl, wie das politikwissenschaftliche Theorien gerne vertreten, kann von vorn bis hinten keine Rede sein. Es ist ja genau umgekehrt, dass die Herrschaft, wenn sie rechtmäßig gewählt ist, in ihrer Freiheit zum Regieren nicht eingeschränkt ist. Eingeschränkt ist sie, wenn überhaupt, bestenfalls durch das Recht, was sie selbst oder andere in Form von Gesetzen oder Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen erlässt. Sie ist ganz im Gegenteil freigesetzt, dazu zu regieren. Sie hat die Zustimmung der Regierten dazu. Sie hat die Erlaubnis erteilt bekommen, zu verfügen, was in dem Land politisch und ökonomisch zu geschehen hat. Und diese Freiheit und dieses Recht zur Regierung nützt sie dann auch praktisch aus. Das ist sogar das, was die offiziellen Befürworter des Wählens in der demokratischen Herrschaftsform an dieser Herrschaftsform schätzen. Dass die es glatt hinkriegt, ein stabiles Verhältnis von Regierenden und Regierten herbeizuführen. Und stabil heißt ja, ist ja nichts anderes als ein abstrakt zusammenfassendes Fremdwort für die schlichte Tatsache, dass diejenigen, die verpflichtet sind, sich an Gesetze zu halten, dies im Großen und Ganzen auch tun. Der Gesetzesverstoß die Ausnahme ist und nicht die Regel, und zwar auch und gerade dann, wenn die Einhaltung von Gesetzen einem selber nicht unbedingt bekommt. Nur dann übrigens muss man eine Herrschaftsform für ihre Stabilität loben, wenn man implizit davon ausgeht, dass die Leute, die in ihr Leben durchaus Gründe hätten, gegen Maßnahmen der Regierung nicht nur zu sein, sondern sich auch ihnen praktisch zuwider zu handeln. Wer Demokratie dafür lobt, dass sie es hinbekommt, die Zustimmung der Regierten zum Regiertwerden zu organisieren, der kann sich offenbar jede Menge Gründe dafür vorstellen, warum die Bürger eines Landes diese Zustimmung nicht so ohne weiteres geben sollten. Da kann sich offenbar jede Menge Gründe für Unzufriedenheit mit Regierungstaten vorstellen, und zwar nicht ab und zu mal, sondern ziemlich systematisch. Sonst bräuchte man ja diese Dauerveranstaltung namens Zustimmungserwerb nicht alle paar Jahre zu wiederholen. Und es ist in der Tat so, dass die Zustimmung zu einer Herrschaft über einen selber, die einem nach allen Seiten hin vorschreibt, in welchen Bahnen man die eigenen Interessen verfolgen darf, welche man überhaupt verfolgen darf und wenn ja, wie, die Zustimmung dazu überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und dass das nicht selbstverständlich ist, das kann man gerade daran studieren, wie die Wahlen in Afghanistan abgelaufen sind und wie sie auch von hierzulande besprochen werden. Das grundsätzliche Einverständnis, das wissen diejenigen, die die Demokratie für diese Leistung loben, sogar irgendwie auch, das grundsätzliche Einverständnis mit dem Regiertwerden betrifft ja keine Formalität, sondern betrifft ja ein sehr abstraktes, ein sehr grundsätzliches Einverständnis mit den Verhältnissen politischer und ökonomischer Natur, die mit dem Regierungshandeln aufrechterhalten und vorangebracht werden. Wer dem zustimmt, dass er in diesen Verhältnissen regiert wird, stimmt praktisch, auch wenn er es vielleicht selber gar nicht so sieht, auch dem zu, was dort die Regierung jeweils im Einzelnen tut. Und zwar ganz unabhängig und getrennt davon, ob ihm der konkrete Inhalt der einzelnen Maßnahme jeweils gefällt oder nicht. Die merkwürdige Leistung der Wahl an der Stelle ist also die Trennung zwischen diesem abstrakten Einverständnis und einer Unzufriedenheit mit einzelnen Maßnahmen, die sich dann durchaus äußert. Wie sie das tut und wie sie das tun darf und wie sie das nicht tun darf, darauf werde ich auch im Lauf meines Vortrags noch näher eingehen. Die Regierenden jedenfalls haben einiges zu tun, um sicherzustellen, dass diese erwünschte Zustimmung auch immer so abgeliefert wird, wie sie sie gerne haben möchten. Und was sie da im Einzelnen zu tun haben oder nicht zu tun haben, gestaltet sich je nach der politischen und ökonomischen Situation in einem Land sehr unterschiedlich. Deswegen diese drei Beispiele, die jetzt im Folgenden erläutert werden sollen. Ich fange also mit Afghanistan an. Die Besonderheit dieser Wahl oder mehrere Besonderheiten eigentlich dieser Wahl springen sofort ins Auge. Aber eine ganz besonders, die nämlich, dass diese Wahl gar nicht von einer dort regierenden souveränen Herrschaft angesetzt worden ist, die beschlossen hätte, aufgrund von gesetzlichen Vorschriften und politischen Opportunitätsüberlegungen, jetzt soll mal wieder gewählt werden. Die Urheber des Beschlusses, in Afghanistan soll gewählt werden, waren die Aufsichtsmächte Europa und die USA vor allen Dingen, die gesagt haben, jetzt finden sie es zweckmäßig, dass da auch Wahlen stattfinden sollen. Auf der Konferenz auf dem Petersberg haben diese Aufsichtsmächte bereits einen Präsidenten für Afghanistan, wie die Süddeutsche so schön sagt, aufs Schild gehoben, haben ihn ausgewählt als einen, den sie als denjenigen erachtet haben, der am besten ihr Interesse an diesem Land vor Ort repräsentiert. Diesen Regenten gibt es schon, aber offenbar waren die Aufsichtsmächte damit nicht zufrieden, dass da regiert wird. Sie wollten eben gerne auch noch eine Veranstaltung organisieren, in dem die Bewohner dieses Landes diesem von ihnen ausgewählten Präsidenten ihre Unterstützung bestätigen. Das ist natürlich, muss man schon sagen, und auch für das Bewusstsein eines in einem Land wie Deutschland oder den USA lebenden Menschen gar nicht selbstverständlich, die Zustimmung zu einem Kandidaten zu geben, von dem von vornherein eigentlich klar ist, dass der in dem Sinne kein Repräsentant des nationalen Interesses des eigenen Landes ist, weil es dies in Afghanistan in dem Sinne ja auch gar nicht gibt, sondern ein von außen eingesetzter Statthalter. Und das ist übrigens auch der erste Erfolg, den diese Wahl gehabt hat und der von den Medien und den Politikern in den USA und Europa gefeiert wird, dass tatsächlich die Wahlstimmen sich so haben auszählen lassen, dass diese von ihnen gewünschte Mehrheit für Karzai zustande gekommen ist. Das ist die eine Seite dieser Wahl. Gleichzeitig konnte man in der Presse lesen, naja, wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist, diese 57% sind es, glaube ich, im Ende gewesen, oder 60%, die Karzai gekriegt hat, das war doch nicht so ganz demokratiegemäß, wie man es von hierzulande kennt. Eine Fraktion der dort lebenden Figuren, eine politische Fraktion, die früher die Herrschaft in diesem Land ausgeübt hat, sogar von den USA darin unterstützt worden sind, sie zu bekommen, die Taliban, werden in einem Teil des Landes bekriegt und haben bekannt gegeben, dass sie versuchen würden, die Wahl zu sabotieren. Sie haben zu ihrem Boykott aufgerufen. Andere Teile des Landes werden von Clan-Chefs, von Warlords beherrscht und genießen die Loyalität der Leute, die in ihrer Gegend leben. Und die eigentliche Macht der dortigen Regierung erstreckt sich eigentlich nicht sehr viel weiter als über die Hauptstadt. Instabilität, also wo man hinschaut, kein günstiger Ausgangspunkt fürs Wählen, sagt die freie Presse, nichtsdestotrotz, es wurde gewählt. Zweitens, wegen dieser etwas ungeklärten politischen Machtverhältnisse im Land war auch die Abwicklung der Wahl selber von allerlei Misshelligkeiten, Unregelmäßigkeiten, heißt es in der Presse, begleitet, die eigentlich, da ist man sich einig, beim Wählen nicht vorkommen dürften. Wahlkarten wurden auf dem freien Markt gehandelt. Wähler haben sich mehrfach registrieren lassen und haben mehrere Stimmen abgegeben. Warlords haben ihre Klientel beauftragt, in einer bestimmten Weise abzustimmen und haben sie auch mit Drohungen und Erpressungen zum Teil versucht, darauf zu verpflichten. also von freien Wahlen im strengen Sinne nach gültigen Maßstäben kann kaum die Rede sein und von gleichen in dem Sinne, dass jeder Wähler eine Stimme hat, auch nicht, sondern wer da wie oft abgestimmt hat, war dann hinterher nicht mehr so genau zu ermitteln. Egal, insofern das Ergebnis gestimmt hat, hat man dieses alles als Unregelmäßigkeiten verbucht und beschlossen, dass sie die Freude über das gewünschte Resultat nicht trüben sollen. Was ist es eigentlich genau? Welcher politische und ökonomische Zustand ist es eigentlich genau, der da mit diesem Wort Unregelmäßigkeit als eher beiläufige Nebenbedingung fürs Wählen abgehandelt wird? Das Erste. In Afghanistan gibt es kein flächendeckendes staatliches Gewaltmonopol. Es ist gar nicht so, dass eine Regierung und eine Verwaltung nach Recht und Gesetz von oben bis unten durchorganisiert, praktisch sicherstellt, wie alle Leute im Land sich aufzuführen haben, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Es gibt konkurrierende Machtzentren, die einander nicht bloß als Wahlparteien gegenüberstehen, sondern sogar militärisch bekämpfen, sich wechselseitig die Hoheit über bestimmte Landesteile bestreiten. Es gibt also auch gar keine Gemeinsamkeit bei den politischen Führern der verschiedenen Abteilungen darüber, um was es bei dieser Wahl eigentlich gehen soll, welche Politik eigentlich in Afghanistan gemacht werden soll und schon gar nicht darüber, wer sie machen soll. Eben deshalb übrigens hatten die Bewohner Afghanistans auch gar keine richtige Wahl. Eben deswegen befanden es die Aufsichtsmächte ja für notwendig, das Wahlergebnis quasi vorweg zu verkünden, weil die verschiedenen Fraktionen, die sich da in die Wählerlisten haben eintragen lassen, ganz eindeutig klargestellt haben, dass sie sich keineswegs als Fraktionen begreifen, die sich einem Wahlergebnis dann einfach unterordnen und friedlich ihre Gegensätze unter der Herrschaft eines Souveräns austragen, sondern vor, während und auch nach der Wahl praktisch bekundet haben, dass sie weiterhin Machtkonkurrenten der Zentralregierung sind und bleiben wollen. Die Wähler dürfen sich zwar an einer langen Liste von Kandidaten abarbeiten, gleichzeitig, und das ist natürlich auch ein kleiner Widerspruch, wird ihnen gesagt, was bei dieser Stimmabgabe rauskommen soll. Sie haben die Freiheit, ihr Kreuz dahin zu machen, wo sie es hinmachen wollen, und sollen aber, weil sie diese Freiheit haben, sie so nutzen, dass sie möglichst gleich die richtige Personalentscheidung treffen. Eine etwas schwierige Anforderung, nicht nur, denke ich mal, an einen Bewohner Afghanistans. Und insofern sind die Wähler dieser Anforderung auch nur sehr bedingt nachgekommen. Gelobt wurden sie dafür, dass sie mit Begeisterung und Vielzahl zu den Urnen gestrebt sind. Weniger gelobt wurden sie für die Motive, aus denen heraus sie das getan haben. Motive eben, die erkennen ließen, dass es ihnen gar nicht um die Stärkung einer Zentralmacht, sondern im Gegenteil um eine Unterstützung der Personen ging, der sie sich jeweils in ihrer Gegend verbunden und verpflichtet fühlten. Und das ist übrigens, dass die Afghanen als Wähler das so sehen, ist im Übrigen auch nicht einfach eine abartige Meinungsposition von ihnen, sondern das hat handfest materielle Gründe. Dass es in Afghanistan kein Gewaltmonopol gibt, heißt ja gleichzeitig nach der materiellen Seite hin, es gibt gar keine von der Regierung durchgesetzte, praktisch gültig gemachte und garantierte materielle Abhängigkeit der Bürger von Regierung, von Maßnahmen der Landesregierung. Diese Abhängigkeiten gestalten sich dort ganz anders. Das bisschen Ökonomie, was da überhaupt stattfindet, findet im Wesentlichen in den jeweiligen Gebieten dieser sogenannten Warlords statt. Da haben die Leute auch fühlen sich die Leute auch deswegen denen verpflichtet, weil sie sich in der einen oder anderen Weise um eine solche ökonomische Grundlage so gut sie können bemühen. Und der zweite materielle Grund, der dann noch ein bisschen konkreter ist, ist, dass bekanntlich der größte Teil des Einkommens und der Einkünfte, die Afghanen in der aktuellen Lage überhaupt aus ihrer ökonomischen Tätigkeit beziehen, der Opiumanbau ist. Und die Zentralregierung steht ja gerade im Auftrag des Westens für eine Bekämpfung des Opiumanbaus, also für eine Zerstörung genau von der ökonomischen Grundlage, die es überhaupt in diesem Land gibt. Nach der Seite hin gibt es also schon gleich erstmal für die Afghanen gar keinen Grund zu sagen, wir wollen die Zentralregierung stärken, weil die Stärkung dieser Zentralregierung einhergeht mit einem unmittelbaren Angriff auf das bisschen Subsistenz, was sie auch vom Westen für unerlaubt erklärte Weise sich beschaffen. Die Kommentatoren der Wahl sagen selber, das alles gibt es in Afghanistan nicht und deswegen hätte da eigentlich gar nicht richtig gewählt werden können und umso begeisternder finden sie es, wenn es dann doch stattfindet. Und damit sprechen sie einige sehr grundsätzliche Urteile darüber aus, was eigentlich die Voraussetzungen fürs Wählen auch in Ländern wie Deutschland und den USA praktisch sind. Erstens gehen sie ganz selbstverständlich davon aus, dass man es zwar in Sozialkundebücher reinschreiben darf und dass das auch gerne geglaubt werden darf, aber natürlich nicht die Wahrheit der Wahl ist, dass Wahlen deswegen stattfinden, weil Leute, die zufällig auf einem Territorium zusammengewürfelt sind, irgendwann mal gemeinsam beschlossen hätten, das müssten sie jetzt aber unbedingt tun. Wahlen sind Sachen, die von oben angesetzt werden, die beschlossen werden von einer Herrschaft, weil sie sich für zweckmäßig befindet oder auch nicht. Und der ehemalige amerikanische Außenminister hat das in seinem Lob der Wahl eigentlich sehr schön ausgesprochen, als er gesagt hat, an den afghanischen Wahlen sieht man, dass Leute immer dann, wenn sie eine Gelegenheit zum Wählen bekommen, diese auch wahrnehmen. Hat also selber ausgesprochen, dass natürlich die Gelegenheit zum Wählen etwas ist, was gar nicht in deren Machtvollkommenheit liegt und dass es deswegen umso erfreulicher ist, wenn sie sie denn ergreifen, wenn sie ihnen von oben serviert wird. Dass Wahlen eine Veranstaltung von oben sind, das sieht man bei uns daran, dass deren Ablauf und Organisation sehr präzise in diversen Verfassungsbestimmungen und Wahlgesetzen geregelt ist. In denen steht auch drin, wer sich überhaupt zur Wahl stellen darf. Und in denen steht auch vor allen Dingen, wer sich nicht zur Wahl stellen darf. Parteien nämlich, die, wie es im Grundgesetz so schön heißt, die zur Vermutung Anlass geben, dass sie nicht hinter der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, so ist die Formulierung im Grundgesetz nicht, aber sinngemäß stehen, die also nicht von vornherein sich zu dem politischen und ökonomischen System bekennen, auf dessen Grundlage die Wahl stattfindet, dafür, dass solche Parteien keine Gelegenheit bekommen, an Wahlen teilzunehmen, dafür sorgen Parteiverbote. Aber auch für Parteien, die nicht verboten sind, gilt, dass die Tatsache, dass sie wählbar sind, nicht unbedingt heißt, dass die Wähler sie wählen sollten. Der deutsche Innenminister hat ja nach den Wahlen in Ostdeutschland unter anderem von sich gegeben, eigentlich sei das Bundesverfassungsgericht schuld daran, dass so viele Leute die rechtsradikalen Parteien gewählt haben, weil wenn das Bundesverfassungsgericht die NPD rechtzeitig verboten hätte, hätten sie dazu gar keine Gelegenheit mehr bekommen. Ich werde zu diesem Standpunkt in der Abteilung über Deutschland noch ein paar Worte verlieren. Aber immerhin sieht man an diesem Spruch schon, wie der Innenminister die Sache sieht. Er sagt nämlich, ja selbstverständlich mag es ja die Standpunkte und Meinungen, die Leute dazu geführt haben, NPD oder DVU zu wählen. Die wird es natürlich vor oder danach nach dem Verbot geben. Wenn sie sich aber nicht mehr als Wahlstimmen betätigen können, dann sind sie eben wirkungslos und dann wird man ihrer auch anders Herr, als dadurch, dass man noch eine Partei für sie verbieten muss. Das ist also das Zweite. Es gibt Vorschriften über die Frage, welche Meinung, welche Gesinnung, welche politischen Zielsetzungen von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. Und drittens gibt es auch Vorschriften hinsichtlich der Frage, wann überhaupt das Wahlrecht des Wählers mal Pause hat. Das sind die Vorschriften im Grundgesetz, die den äußeren und inneren Notstand betreffen, also Situationen, in denen im Land politische Gegensätze zwischen verschiedenen Fraktionen oder Parteien oder innen- und ausländischen Kräften ausgetragen werden und man in dieser Situation sich nicht darauf verlassen kann, dass solche Leute, wenn sie auch noch wählen, die Funktion erfüllen, die von ihnen erwünscht ist, nämlich zur Stabilität des Regierens beizutragen. Die unangefochtene Souveränität und die Kontinuität der Herrschaft soll durch die Wahl gesichert werden und nicht durch sie untergraben werden. Und deswegen kann man auch nach unserem Grundgesetz in Verhältnissen, wie sie in Afghanistan herrschen, eigentlich niemandem das Recht zusprechen, seine Stimme zur Frage abzugeben, wer diese Herrschaft ausüben soll. Was heißt das alles nach der materiellen Seite hin in der Sache Organisation des Staates, Organisation der Wirtschaft? Der Standpunkt in Afghanistan gibt es ja so viele sich befehdende Fraktionen, also eigentlich eine schlechte Gelegenheit fürs Wählen, geht ja von vornherein davon aus, dass die Wahl nicht dafür da ist, dass die Leute ihre Anhängerschaft sich befehdenden Fraktionen in der Wahl zum Ausdruck bringen sollen, sondern ganz im Gegenteil. Das heißt für die Organisation der Staatsgewalt, alle inneren Gegensätze und Streitigkeiten müssen zugunsten einer gültigen, alle anderen Interessen unterordnenden Staatsgewalt bereinigt sein. Konkurrierende Standpunkte in der Frage, worum es überhaupt in diesem Land materiell gehen soll, im Grundsätzlichen, dürfen nicht mehr in der Politik existieren, damit Wählen die Art und Weise der Organisation des Verhältnisses von Regierenden und Regierten werden kann. In der Geschichte Europas hat das eine Zeit lang gedauert, bis man so weit war, aber irgendwann war dieser Zustand dann in der Tat durchgesetzt. Eine souveräne Staatsgewalt war etabliert. Das, was die vertritt, gilt als das Allgemeinwohl, an dem sich alle abzuarbeiten haben. Und die Interessen und Gegensätze, die es auf Grundlage dieses Allgemeinwohls gibt, verpflichten sich nach Maßgabe dieses Allgemeinwohls zu betätigen und nicht dagegen oder außerhalb davon. Dieser Zustand heißt in entwickelten Demokratien sozialer Frieden. Und diejenigen, die das so nennen, wissen, wovon sie reden. Sie wissen offenbar, dass sozialer Frieden keine Beseitigung von sozialen Konflikten ist, sondern eine Art und Weise, deren Austragung so zu definieren und zu regeln, dass sie nicht zur Störung des Funktionierens des gesamten Ladens werden. Sozialer Frieden behauptet gar nicht, dass es keine sozialen, ökonomischen, politischen Gegensätze mehr im Lande gibt, dass alle Interessen zufriedengestellt sind, sondern sozialer Frieden sagt, prima haben wir es hingekriegt, die sozialen Konflikte und Gegensätze und Auseinandersetzungen so zu organisieren, dass ihre Austragung sich in den Bahnen von Recht und Gesetz bewegt. Und wehe, irgendeiner stellt sich auf den Standpunkt, dass er das nicht will, dann ist er nämlich ein Gesetzesbrecher, weil er sein Interesse mit falschen Mitteln, nämlich unerlaubten, verfolgt. Der Inhalt dieses sozialen Friedens, den habe ich vorhin schon erwähnt, ist damit eben auch schon gesagt. Er betrifft eine ökonomische Ordnung, die diese sozialen Konflikte überhaupt erst hervorbringt und auf die Tagesordnung setzt. Und deren politische Regelung ist ja überhaupt nur deswegen notwendig, weil die Art und Weise, wie die Wirtschaft organisiert ist, die Grundlage dafür abgibt, dass die verschiedenen Seiten dieses ökonomischen Prozesses Gründe haben, mit dem materiellen Ertrag, den sie daraus ziehen, nicht einverstanden zu sein. Das ist also das Zweite, was in Afghanistan fehlt, also offenbar da sein muss, wenn Wahlen so richtig ihre ganze politische Schönheit entfalten sollen. Eine flächendeckende Abhängigkeit von einer ökonomischen Ordnung, in der man steht, auf deren Funktionieren man angewiesen ist, damit man überhaupt zu seinen Lebensmitteln kommt, die man als staatlich garantierte Bedingung des eigenen ökonomischen Fortkommens akzeptieren muss, und zwar zunächst einmal schlicht und einfach deswegen, weil es sie gibt, weil sie qua Recht und Gesetz durchgesetzt ist und der Verstoß dagegen eine unerlaubte Art und Weise ist, sich materiell besser zu stellen oder Schäden abzuwenden. Nur dort und nur dann, sagen die Wahlbeobachter bezogen auf Afghanistan, nur dort und nur dann, wo alle gesellschaftlichen und ökonomischen Gegensätze im Land einer Zentralgewalt untergeordnet sind, auf sie verpflichtet sind und das Allgemeinwohl, das sie vertritt, verpflichtet sind. Und nur dort und dann, wo alle Bürger materiell, flächendeckend und alternativlos abhängig gemacht sind von den staatlichen Maßnahmen in der Abteilung Wirtschaft und Soziales und allem, was dazugehört, nur dort kann es überhaupt gehen, Leute dazu aufzufordern, dass sie sich in die Frage einmischen, wer soll jetzt dieses Gemeinwesen führen, wer sollen die Leute sein, die über diese Gesetze und über diese Vorschriften entscheiden. Allerdings sind diese beiden Voraussetzungen eben auch bloß Voraussetzungen. Weil unbedingt logisch ist es ja nicht, dass Leute aus der Tatsache, dass sie in einer alternativlosen Abhängigkeit von staatlichen Entscheidungen stehen, die ihr materielles Fortkommen betreffen, dass sie daraus den Schluss ziehen, sich positiv in die Geschicke der Regierung einzumischen und zu sagen, daraus ziehe ich den Schluss, jetzt will ich mitbestimmen, wer diese Gesetze über mich erlässt, von denen ich abhängig bin. Und deswegen braucht es auch als Ergänzung zu diesem Gewaltmonopol und zu der flächendeckenden Abhängigkeit noch ein drittes. Und das ist die richtige Art dessen, was hierzulande politische Willensbildung heißt und die auch im Grundgesetz als Aufgabe der Parteien verankert ist. Parteien, so heißt es im Artikel 20 Grundgesetz, sind Organisationen, die an der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken. Der politische Wille des Volkes muss gebildet werden. Den bringt das Volk offenbar nicht einfach so mit, wie es geht und steht. Dieser politische Wille ergibt sich offenbar gar nicht so unbedingt und einfach aus den praktischen Erfahrungen, die der Mensch so tagtäglich mit staatlichen Vorschriften macht. Aus den Erfahrungen mit den staatlichen Vorschriften und den staatlich organisierten Lebensbedingungen folgt eben gar nicht ein Übergang, der da heißt, und deswegen habe ich auch den Willen zur positiven Unterstützung der Politik. Und insofern ist es völlig korrekt, diese Veranstaltung Willensbildung zu nennen. Man könnte auch sagen, sie besteht darin, diesen spezifisch politischen Willen im Unterschied zum privaten, bloßen Sonderinteresse hervorzubringen, also den Menschen in die Lage zu versetzen, im Grunde alles, was in der Gesellschaft passiert, doppelt zu sehen. Einmal vom Standpunkt dessen, wie er geht und steht, als Student, als Rentner, als Arbeiter, als Unternehmer, wie er also gerade von der Politik betroffen ist und von ihr was hat oder auch nicht. Und zweitens, die gleichen Verhältnisse nochmal ganz anders zu sehen, nämlich vom Standpunkt der Politik aus betrachtet, wie die denn jetzt mit diesen Verhältnissen umzugehen hat. Wie das geht, alle Verhältnisse im Land doppelt zu sehen, dazu werde ich in der Abteilung, wo es um Deutschland geht, im Folgenden gleich noch einiges erläutern. Die politische Willensbildung in Afghanistan ist relativ schlicht gelaufen. Die politische Willensbildung bestand im Wesentlichen darin, dem afghanischen Volk zu versuchen, zumindest nahezubringen, dass es für sie besser ist, wenn sie nicht mehr an die Macht ihrer eigenen Clanchefs glauben, sich auf die verlassen und die unterstützen, sondern stattdessen den Übergang machen, es besser zu finden, dass es eine Regierung in der Zentrale geben soll, die gerade die Macht ihrer eigenen jeweiligen politischen Spezialführer bricht und stört. Das hat Karzai mit Unterstützung der westlichen Mächte auch gemacht, indem er praktisch an allen Ecken und Enden versucht hat, vorzuführen, dass er über die stärkeren Bataillone verfügt, dass er tatsächlich die Mittel hat, um die Macht und die Verweigerungshaltung der Clanchefs zu brechen, dass die westlichen Mächte hinter ihm stehen und dass deswegen auch die Afghanen gut daran tun, auf die Macht einer solchen zentralen Macht zu setzen, weil das weitere Unterstützen ihrer Clanchefs letztendlich dann doch auch für sie zum Scheitern verurteilt ist. Wie gesagt, diese Lektion hat nur sehr bedingt offenbar gezogen, aber immerhin so weit gezogen, dass die Wahlveranstalter hinterher befriedigt sagen konnten, na immerhin ein erster Schritt in Richtung Demokratie ist gemacht. Also nicht, weil sie den Afghanen etwas gebracht hätte, ist diese Wahl ein Erfolg. Wenn überhaupt, dann hat sie ihnen eine Lage gebracht, in der sich Karzai jetzt erst recht ermächtigt sieht, gegen die Separatinteressen im Lande militärisch vorzugehen. Und genau das hat er als ersten Regierungsakt auch bekundet, dass er das jetzt in Zukunft stärker machen will, unterstützt von westlichen Finanzen, die, wie eben schon erwähnt, im Wesentlichen eben auch dafür fließen, den Opiumanbau in weiten Teilen des Landes zu bekämpfen. Nicht, weil die Wahl den Afghanen etwas gebracht hat, sondern ganz umgekehrt, weil in der Wahl ein erster Schritt dahin in dem Einsichtsprozess gelaufen sein soll, ob es tatsächlich dann praktisch so sein wird, wird die Zukunft zeigen. Der erste Schritt in einem Einsichtsprozess gelaufen sein soll, der da heißt, wir fahren unter einer starken, mächtigen, die Sonderinteressen brechenden Zentralregierung besser als unter dem Schutz und der Obhut und als Gefolgschaft von sich befehdenden örtlichen Machthabern. Und zweitens, das war ja auch schon gesagt, weil eben der Richtige, der eben genau diese Zentralmacht repräsentiert, drangekommen ist. Ein solches Lob braucht sich die Demokratie in Deutschland nicht abzuholen, weil die Voraussetzungen, die in Afghanistan vermisst werden, ja bei uns alle vorhanden sind. Es gibt ein flächendeckendes Gewaltmonopol, ein flächendeckendes System von Recht und Gesetz, von oben dekretierten und unten befolgten Vorschriften, an die sich die Leute im Großen und Ganzen und ihrer Mehrheit bei der Verfolgung ihrer Interessen halten, denen sie sich unterordnen, auch wenn es schwerfällt. Es gibt ein eingerichtetes ökonomisches System, das gemeinhin von allen Bürgern als so etwas wie eine Lebenslage akzeptiert wird, mit der sie sich nun einmal herumzuschlagen haben, die sie als die alternativlose Bedingung ihrer privaten Existenz akzeptieren und in deren Rahmen und auf deren Grundlage sie zuschauen, wie sie zu dem kommen, was sie als Individuen und Privatleute benötigen. Insofern könnte man denken, dass die Politiker alle Gründe hätten, mit den politischen Verhältnissen, wie sie in diesem Lande herrschen, zufrieden zu sein. Weit gefehlt. Es hat eine sehr heftige Wählerschelte gegeben, von oben, von den regierenden Sozialdemokraten, aber auch von der Presse, eine Wählerschelte bezüglich der Art und Weise, wie vor allen Dingen in den neuen Bundesländern zur Wahl aufgerufene Bürger ihr Wahlrecht ausgeübt haben. Ich lese mal einen Teil eines Artikels vor, der in ziemlich klassischer Form diese Wählerschelte zusammenfasst. Ein Artikel unter der Überschrift Illusionen im Osten sagt Folgendes. Wenn aber, wie am Sonntag, gleichzeitig viele Menschen für Rechtsextreme, sehr viele für die Ostalgiker von der PDS und noch viel mehr für überhaupt niemanden stimmen, dann ist die Demokratie in den neuen Ländern zwar nicht im Mark erschüttert, aber doch in einer beklagenswerten Verfassung. Die Regierungen Sachsens und Brandenburgs müssen damit leben, dass die große Mehrheit der Bürger sie nicht gewählt hat, eine schwere Hypothek. Wahlsieger ist das Prinzip Verweigerung. Im Osten zeigt sich, dass der Übergang von der Vollversorgungsdiktatur zur Demokratie zwar äußerlich gelungen, im Selbstverständnis vieler Menschen aber noch nicht richtig angekommen ist. Ein Erbe der langen SED-Herrschaft wirkt nach, ein falsches Verständnis von der Rolle und den Möglichkeiten des Staates. Die Politik hat seit der Wende die Illusion in den neuen Ländern geschürt, der Staat werde es schon richten. Wo angesichts der Größe der Aufgabe Blut, Schweiß und Tränenreden nötig gewesen wären, gab es unerfüllbare Verheißungen. Und abschließend, wenn die Parteien eine Lehre aus dem Politikverdruss Ost auf keinen Fall ziehen sollten, dann wäre es die, vom Kurs der Standhaftigkeit abzuweichen. Also was haben die Wähler im Osten verkehrt gemacht? Erstens sind sie zu großen Teilen nicht hingegangen. Und zweitens sind die, die hingegangen sind, zu relativ großen Prozentsätzen Parteien gewählt, die zwar auf der Liste standen, aber nicht gewählt werden sollen. Das ist ihr Verbrechen. Und angesichts dieses Verbrechens kommt der Verfasser dieses Artikels, den ich hier wirklich stellvertretend für ziemlich viele zitiere, zu einigen bemerkenswerten Äußerungen hinsichtlich dessen, worum es eigentlich beim Wählen hätte gehen sollen und was diese Wähler offenbar gründlich missverstanden haben. Erstens mal zu der schweren Hypothek. Diese schwere Hypothek ist natürlich sachlich betrachtet ein Witz. Die Leute sind eben nicht zur Wahl gegangen, ansonsten ist nichts weiter von ihnen vermeldet, auch außer ab und zu mal ein paar Demonstrationen am Montag. Die politische Ordnung funktioniert nach wie vor, die ökonomische auch. Von einer irgendwie gearteten praktischen kollektiven Verweigerungshaltung kann vorn bis hinten nicht die Rede sein. Der Artikel meint ja aber mit der schweren Hypothek auch etwas sehr viel Anspruchsvolleres. Er redet gar nicht darüber, befürchtet es offenbar auch gar nicht, dass diese Wähler, die nicht oder falsch gewählt haben, jetzt in irgendeiner praktischen Hinsicht tatsächlich zu einer Störung der öffentlichen Ordnung und einer Störung des wirtschaftlichen Fortgangs dieses Landes werden könnten. Die Hypothek liegt tatsächlich auf der Ebene des politisch geäußerten Willens dieser Leute. Sie haben sich dem Auftrag verweigert, Parteien ihre Stimme zu geben, die ihnen gerade erzählt haben, dass sie sie in den nächsten Jahren ökonomisch noch schlechter stellen werden, als sie sowieso schon stehen. Sie haben also glatt versäumt, die Pflicht jedes reifen Demokraten zu erfüllen, die da heißt, auch und gerade dann, wenn die Politik dir übel mitspielt, musst du die Gründe einsehen, warum sie das tut, und musst aus diesen schlechten Erfahrungen nicht den Schluss ziehen, nicht hinzugehen oder jemand anders zu wählen, sondern genau den, dann wird die Regierung schon ihre guten Gründe haben und deswegen unterstütze ich sie in ihrem Kurs, auch wenn es mich persönlich schlechter stellt als vorher. Und warum, meint dieser Artikelverfasser, haben Wähler im Osten diese Lehre der Demokratie nicht eingesehen? Ja, deswegen, weil sie glatt vom Staat eine Verbesserung ihrer materiellen Lage erwarten. Wie können sie nur so blöd sein? Wie können sie nur ernsthaft denken, es wäre in einer demokratischen Marktwirtschaft die Aufgabe des Staates, für das materielle Wohlergehen seiner Bürger zu sorgen? Und in diesem Zusammenhang bekommt posthum die DDR ein etwas eigentümliches Kompliment. Sie heißt nämlich neuerdings Vollversorgungsdiktatur. Das Schlimmste, was man hier offenbar nachsagen kann, ist der, dass sie statt die Leute in freier Verantwortung, um nicht vorhandene Arbeitsplätze konkurrieren zu lassen, sie glatt mit Arbeitsplätzen und Kindergärten ausgestattet hat und sie damit unfähig gemacht hat, in den Zuständen der Freiheit zurechtzukommen und vor allen Dingen richtig zu denken. Ein falsches Verständnis von der Rolle und den Möglichkeiten des Staates, angefangen mit Kohl und seinen blühenden Landschaften. Schon bei der Wende, meint der Politiker, hätte Kohl sagen müssen, macht euch nichts vor, liebe Leute. Wenn ihr in der Bundesrepublik angekommen seid, geht es euch nicht besser, sondern schlechter als vorher. Aber das darf für euren Willen zur Wiedervereinigung keine Rolle spielen. Blut, Schweiß und Tränenreden hätte er erhalten sollen, statt blühende Landschaften zu versprechen. Fragt sich natürlich dann, ob die DDR-Bewohner so begeistert für die Wiedervereinigung gewesen wären, wie sie es waren aufgrund dieser Versprechung. Und ein letztes soll man auch noch lernen. Wenn Parteien jetzt schwach werden, wenn sie aufgrund der Tatsache, dass Wähler die Wahl zur Äußerung von Unmut missbrauchen, den Schluss ziehen, diesem Unmut nachzugeben, also in ihrer Standhaftigkeit, wie drückt er sich aus, vom Kurs der Standhaftigkeit abweichen, dann wäre das Verkehrteste, was sie machen können. Das kann doch nicht der Sinn einer Wahl sein, dass die Politiker Wählern tatsächlich erlauben, mit ihrem Unmut Einfluss auf politische Entscheidungen zu bekommen, wo die doch nach Kriterien ganz anderer und höherer Art getroffen werden, als der popligen Tatsache, dass einige Leute hinterher weniger Arbeitslosengeld kommen und anderen die soziale Hilfe gekürzt wird. Regieren erfolgt nach höheren Zielen, Zwecken und Notwendigkeiten als den materiellen Interessen und Nöten der Bürger, sagt dieser Artikelschreiber. Und das müssen Wähler auch und gerade in Zeiten einsehen, wenn sie diese schlechten Erfahrungen mit der Regierung machen, weil nur dann haben sie begriffen, worum es in der Staatsform namens Demokratie geht. Um berechnungslose Zustimmung zur Herrschaft, um grundlose, jedenfalls in der eigenen materiellen Lage nicht begründete Anerkennung der Leistung, die die Regierenden beim Regieren bringen, dann haben sie den richtigen Standpunkt drauf, von dem aus man ihnen problemlos das Recht aufs Wählen einräumen kann. Die einzige Konsequenz, die die Regierung übrigens aus diesem Debakel, wie es so schön hieß, gezogen hat, war genau das zu sagen, nämlich wir haben ein Vermittlungsproblem. Und wer als Politiker sagt, wenn die Leute falsch wählen, haben wir ein Vermittlungsproblem, bekundet ja genau das, was dieser Artikelverfasser verlangt. Er sagt nämlich, nichts an unserer Politik ist verkehrt, nichts an dem, was wir beschlossen haben, was wir machen wollen, wird geändert. Was wir machen müssen, ist noch energischer und konsequenter den Leuten mitteilen, wieso das, was wir machen, sowieso alternativlos ist, weswegen es völlig verkehrt und unsinnig ist in irgendeiner Weise und sei es auch nur durch ein Wahlkreuz dagegen Protest anmelden zu wollen. Es reicht demokratischen Politikern eben nicht, dass Leute sich praktisch in die Maßnahmen fügen, die sie für sie vorgesehen haben. Sie wollen zur praktischen Fügung auch noch die geistige Übereinstimmung, die geistige Anerkennung der Notwendigkeit dessen, dass sie sich fügen müssen. Freie Bürger sollen eben nicht bloß wegen Zwang das tun, was von ihnen verlangt ist, sondern aus Einsicht, dass es Gesichtspunkte gibt, unter denen das, was die Regierung ihnen antut, notwendig und sogar gut ist, auch wenn diese Gesichtspunkte dem eigenen materiellen Interesse widersprechen. Diese geistige Einstellung ist das, was die politische Willensbildung erzeugen soll und die sie in weiten Teilen bedauerlicherweise auch tatsächlich erzeugt. Eine Gemeinsamkeit gibt es ja zu den Ergebnissen solcher Wahlen in Afghanistan. Sofern und insoweit das Ergebnis eine stabile Regierung ist, ist es okay, was die Wähler gemacht haben, und die Aufregung über deren Fehlverhalten legt sich auch nach kürzester Zeit wieder. Und die zweite Gemeinsamkeit lässt sich auch festhalten. Es geht um die Demonstration des Willens zur Ein- und Unterordnung des eigenen Privatinteresses unter das große Ganze. Dieser Kritikmaßstab liegt dem Vorwurf Verweigerungshaltung genauso zugrunde wie der Kritik an Afghanen, sie hätten für ihre Warlords gestimmt und nicht für die Zentralregierung. Es gibt allerdings einen wesentlichen Unterschied zwischen der Art und Weise, wie Wahlen bei uns organisiert sind und denen, wie sie dort stattgefunden haben. Und das ist eben tatsächlich der, dass es in einer reifen Demokratie wirklich auf die zusammengezählten Wahlstimmen ankommt, in der Frage, wer dann hinterher regieren darf. Bei uns steht eben der richtige Kandidat nicht von vornherein fest. Es ist nicht von vornherein ausgemacht, wer der richtige Herrscher ist, sondern das ist dann tatsächlich ein Ergebnis der Wahl. Und weil das so ist, sind Parteien damit befasst, miteinander zu konkurrieren, müssen Parteien gegeneinander antreten und dem Wähler praktisch beweisen, dass er am besten fährt, wenn er sie wählt und nicht die Konkurrenz. Insofern mischt sich der Bürger mit seiner Wahlstimme in eine Sache in der Tat wirklich ein, nämlich in die Frage, welche Fraktion kommt dran und welche Parteienkoalition kann hinterher die Regierung bilden. Das ist seine Macht. Um diese Macht wird seitens der Parteien konkurriert. Und weil sie ebenso maßgeblich mehrheitlich darüber entscheidet, ob CDU, SPD, Grüne oder FDP dran sind oder nicht. Deswegen ist es für die Parteien auch sehr wichtig, eine Mehrheit der Stimmen auf ihre Seite zu bekommen. In unserem Land müssen die Leute nicht einfach Ja sagen zum Regiertwerden, sondern sie müssen dieses Ja in der komplizierten Form sagen, dass sie sagen, ich will unter der Bedingung regiert werden, dass ich mit der Mehrheit folgende Partei an die Macht bringe. Und diese Erlaubnis, diese Berechtigung, die zu dieser, wenn auch sehr abstrakten Einmischung, begründet jetzt, was die Leistung, die die Parteien in ihrer Konkurrenz um die Macht zu erbringen haben. Ausgangspunkt des Wahlkampfs ist allemal der Sachverhalt, der allen Parteien vertraute und ausgenutzte Sachverhalt, dass Wähler mit den Leistungen und Taten der Regierung unzufrieden sind. Ausgangspunkt ist ebenso und genauso, dass die Parteien nicht vorhaben, diese Unzufriedenheit zu beseitigen, dass sie das auch gar nicht versprechen, sondern dass sie diese Unzufriedenheit in Wählerstimmen für sich ummünzen. Das Verfahren soll sicherstellen, dass diese Unzufriedenheit sich konstruktiv betätigt, nämlich so, dass jeder zur Wahl aufgeführte Stimmbürger für sich entscheidet, welche Sorte Wahlkreuz aus seiner speziellen Unzufriedenheit folgt. Wie geht das? Das geht zunächst mal so, auch das kennen Sie alle, dass die Parteien unter sich Unterschiede aufmachen in der Frage, was Sie als Regierung tun würden, tun wollen, tun sollen. Sie operieren mit Differenzen in dem, was staatlich zu tun ist. Und indem Sie das tun, gehen Sie nicht bloß davon aus, dass Wähler mit der Politik unzufrieden sind. Sie schüren diese Unzufriedenheit sogar noch, indem Sie die Regierung dafür kritisieren, dass sie alles, indem die Opposition die Regierung kritisiert für alles Mögliche, was sie verkehrt gemacht hat, beziehungsweise umgekehrt die Regierung im Wahlkampf bemüht ist, die Opposition schlecht zu machen, als eine, die zu den eigenen Maßnahmen gar keine richtige Alternative weiß oder sowieso vielleicht unfähig ist, sie praktisch umzusetzen. Das ist die Art und Weise, wie Parteien politische Willensbildung betreiben. Sie greifen die Sorgen, Nöte, Interessen der Bürger auf, machen sie zum Ausgangspunkt ihrer Wahlpropaganda und fordern die Bürger auf, diese Sorgen vertrauensvoll in die Hände ihrer Partei zu legen. Damit stellen sie so viel immerhin schon mal klar. Erstens braucht jeder in dieser Gesellschaft für alles, was ihm fehlt, für alles, was er braucht, die Politik. Kein Mensch befindet sich in der Situation, selbst aus eigener Machtvollkommenheit mit eigenen Mitteln der Unzufriedenheit abzuhelfen, den materiellen Schäden zu entgehen, die ihm widerfahren. Das kann er immer nur und das darf er auch nur insofern und insoweit, als die Politik sich dieser Sorgen und Nöte annimmt und sie in ihr Programm aufnimmt. Weil das so ist, muss der Bürger auch einsehen, dass sein spezielles Anliegen, seine spezielle Sorge, nur im Rahmen eines allgemeinen Auftrags behandelt werden kann, den die Partei verfolgt. Schließlich ist sie keine Rentnerpartei, keine Arbeitslosenpartei, keine Studentenpartei, sondern sie ist eine Partei, die von allen Bürgern möglichst gewählt werden will. Und insofern kommt das Sonderinteresse, eigentlich sowieso ein weißer Schimmel, das Sonderinteresse jedes Einzelnen nur vor, als Unterabteilung eines Sammelsuriums und einer Gesamtheit von Interessen, die sich der Sache nach Befehden, Bekriegen miteinander im Clinch liegen. Die Relativierung des eigenen Interesses an dem, was die Partei sich vornimmt, nämlich möglichst viele Wählerstimmen auf sich zu vereinigen, ist also schon der erste Schritt der politischen Einsicht, der verlangt ist. Natürlich sehe ich als Opel-Arbeiter ein, dass die CDU sich nicht einfach um Opel-Arbeiter kümmern muss, aber ein bisschen mehr kommt mein Interesse vielleicht bei ihr vor als bei der Konkurrenz oder umgekehrt. Ein bisschen mehr neben zusätzlich zu den allen möglichen anderen Interessen, die sich praktisch bekriegen und im Gegensatz zueinander stehen. Und das Dritte, was ein aufgeklärter Wahlbürger einsehen muss, ist, dass die Politik ja sowieso nicht einfach machen kann, was sie will, sondern sich an lauter Sachzwängen, an lauter Notwendigkeiten, an lauter Herausforderungen abzuarbeiten hat, die sie zu bestehen hat, wenn sie ihren Bürgern das Leben schwer macht. Sodass es eben glatt sein kann, dass die beste Absicht, sich um die Rente der Rentner zu kümmern, dabei landet, diese kürzen zu müssen, weil schließlich die Kassen leer sind und eine dauerhafte Sicherung der Renten komischerweise immer nur so geht, dass jeder einzelne Rentner immer weniger aus dieser Kasse bekommt. Es kann also sogar sein, und es ist gerade in letzter Zeit ziemlich oft so, dass das Versprechen, wir sind die Partei mit der besten Rentenpolitik, genau identisch ist mit dem Versprechen, nicht auf Besserstellung der Betroffenen, sondern auf Schlechterstellung im Namen der Sorge um die Gesamtheit aller aus dem Staatshaushalt zu alimentierenden Figuren. Diese drei Schritte, erstens meine Bedürfnisse, Anliegen, Notwendigkeiten, sind überhaupt nur zu erledigen, wenn die Politik sich in Form von Recht und Gesetz darum kümmert. Zweitens, das kann sie natürlich nur in Abwägung aller möglichen einander entgegengesetzten Interessen. Und drittens, nur nach Maßgabe der Schwierigkeiten, Herausforderungen, Sorgen, die sie selber beim Politikmachen hat. Diese drei Einsichten führen dann zu dem, gewünschterweise jedenfalls, zu dem politischen Schluss, dann tatsächlich diesen von der Partei gewollten Übergang zu machen und die Politik zur Instanz zu erheben, die sich um die Beseitigung und der eigenen Sorgen und Nöte kümmert. Im Resultat steht alles auf dem Kopf. Nicht die Leute haben Probleme mit der staatlichen Sozialpolitik, sondern die Sozialpolitik hat lauter Probleme mit Leuten, die zu viel sind, die in zu großen Mengen den Arbeitsmarkt bevölkern, die zu wenig in die Kassen einzahlen und die insgesamt praktisch eine Last für die Finanzierungskraft darstellen, die der Staat überhaupt aufzubringen in der Lage ist. Wenn die politische Willensbildung soweit erstmal gediehen ist, können sich die Parteien dann auch trefflich streiten. Die Regierung operiert mit der Lüge, sie sei mit ihrer Macht für die Abhilfe von Problemen zuständig, aber nicht zuständig für deren Zustandekommen. Also wegmachen kann sie sie schon, aber sie kommt nicht, die Probleme kommen nicht aus dem, was sie bisher in den letzten Jahren gemacht hat. Und die Opposition greift dieses auf und bringt dazu das Gegenargument, die Regierung ist schuld, dass es mit den Leuten so steht, wie es steht. Im Hin und Her bei der Besprechung der Schuldfrage in Sachen schlechte Lage der Sozialkassen und notwendige Konsequenzen ist die Produktionsweise aus dem Spiel und ebenfalls aus der Schusslinie ist deren staatliche Garantie, also der Sachverhalt, dass überhaupt erst der Staat mit Recht und Gesetz praktisch dafür sorgt, dass die eine Abteilung in der Gesellschaft, nämlich diejenigen, die die Verfügungsmacht über Produktionsmittel haben, überhaupt das Recht haben, andere Leute ihres Einkommens zu berauben, wenn ihre eigenen Geschäfte nicht so laufen, wie sie es gerne hätten. Das ist schon ein Resultat des staatlichen Rechtssystems und so eingerichtet. Dieser Sachverhalt verschwindet voll und ganz aus der Diskussion, wenn der Staat dann im zweiten Schritt als Betreuer und Kümmerer um die Probleme und Sorgen auftritt, die gerade aus der Produktionsweise erwachsen, die er selber politisch dekretiert und politisch organisiert. Es ist deswegen überhaupt kein Wunder, dass in dieser ganzen Auseinandersetzung zwischen den Parteien eine sachliche, objektive Erörterung dessen, was die Regierung eigentlich warum macht und warum die Ergebnisse ihrer Politik für wen so aussehen, wie sie aussehen, dass eine solche objektive Erörterung von vorn bis hinten gar nicht stattfindet. Erstens findet sie schon deswegen nicht statt, weil der Ausgangspunkt, von dem her die Parteien diese Diskussion führen, ja der ist, dass sie ja genau wollen, dass dieses System weiterläuft und dass sie das Recht bekommen, in ihm Macht auszuüben. Und der zweite Grund, weswegen eine sachliche und objektive Debatte über die Sache nicht stattfindet, ist der, dass die Parteien mit all ihren Wahlwerbungsargumenten ja nicht bloß sich untereinander streiten über die besten staatlichen Maßnahmen, sondern zugleich immer Werbung für ihre eigene Partei machen wollen, also dem Wähler nahebringen wollen, wieso ihre Variante der Gesundheitsreform jetzt gerade in seinem Interesse sein soll und nicht die der SPD. Es ist also von vornherein, oder es trifft von vornherein die Sache nicht, wenn man dem Wahlkampf der Parteien vorwirft, in ihnen würden, sie wären zu Ritualen verkommen und in ihnen würden gar keine Argumente fallen. Die Argumente, die in solchen Wahlkämpfen fallen, sind genau die, die zu der Veranstaltung passen, die da abläuft. Eine Veranstaltung eben, in der es nicht um die Klärung, um die Erörterung, um die Ergründung von Gründen für gesellschaftliche Missstände geht, sondern um die Verwandlung der Unzufriedenheit mit diesen Missständen in eine Legitimation einer Regierung, die sie betreut und aufrechterhält. Wie sollte es für eine solche Veranstaltung gute Argumente geben? Argumente sind meistens so gut wie die Sache, die sie begründen. Das ist kurz gefasst der Grund, warum dann solche Missgriffe überhaupt passieren können, wie sie von der Regierung, von der Opposition, der etablierten Opposition und von den Gazetten nach den Wahlen im Osten beklagt worden sind. Erstens werden den Wählern Erfolgsmaßstäbe von oben vorgegeben, an denen sie die Politik messen sollen. Ihnen wird zum Beispiel nahegebracht, Arbeitslosigkeit ist ein gesellschaftliches Problem. Daran, an diesem Satz ist zwar von vorn bis hinten nichts wahr, aber sehen soll man das so, dass es sowas wie ein Gemeinschaftsproblem aller in der Gesellschaft lebenden Leute gäbe, das eben darin besteht, dass so viele Leute keine Arbeit haben. Arbeitslosigkeit ist ein gesellschaftliches Problem, erstens. Und zweitens, wir versprechen mit unserer Politik, dieses Problems Herr zu werden. Das ist der Erfolgsmaßstab, der ausgegeben wird. Wähler messen die Regierung an dem von ihr selbst ausgegebenen Erfolgsmaßstab und kommen gar nicht verwunderlicherweise zu dem Ergebnis, stimmt gar nicht. Und weil sie durchaus den Aufforderungen der politischen Willensbildung folgend der Regierung ganz prinzipiell abnehmen, dass sie diesen Auftrag hat und an ihm versagt ist, ziehen sie den durchaus in der Logik dieses Arguments selbst liegenden ganz konsequenten Schritt, eben zu sagen, da muss ich eben Parteien wählen, die diese gleiche Sache besser, sozialer, konsequenter, deutscher im Falle der Rechten durchführen. Es ist also gar nicht so, dass die Falschwähler im Osten etwas an der Demokratie nicht verstanden hätten. Sie haben sehr viel verstanden. Sie haben den Sozialstaat, die politische Organisation der deutschen Politik an genau den Maßstaben gemessen, die ihnen von den Parteien gesagt worden ist, und sind zu dem Resultat gekommen, dass sie den an der Macht befindlichen Parteien nicht mehr glauben, dass sie wirklich dieses Gemeinschaftswerk namens Arbeitslosigkeitsbekämpfung wirklich angehen wollen oder es ihnen nicht zutrauen, weil sie nicht konsequent genug gegen Schmarotzer, Ausländer und andere falsche Nutznießer am System vorgehen. Das ist die rechte Variante des gleichen Arguments. Erstens haben die Wähler sich diesem Erfolgsmaßstab angeschlossen. Und zweitens haben sie nichts anderes getan, als ihr Recht wahrgenommen, in der Parteienkonkurrenz auszusuchen. Und dabei ist eben genau dieses für die herrschenden Parteien einerseits etwas unerfreuliche, aber andererseits durchaus wegsteckbare Ergebnis rausgekommen. So geht politische Willensbildung bei uns mit dem erläuterten Ergebnis. In den USA geht sie ein bisschen anders. Mit dem Problem, die Wähler erst darauf hinweisen zu müssen, dass sie sich nicht einbilden sollen, die Politik wäre in irgendeiner Weise für die Beseitigung misslicher ökonomischer Lagen bei ihnen zuständig. Dieses Missverständnis müssen amerikanische Wahlkämpfer bei ihren Wählern überhaupt erst gar nicht ausräumen, weil es dieses Missverständnis seitens der Wähler gar nicht, in Amerika gar nicht gibt. Der Ausgangspunkt der ganzen Veranstaltung namens Wahl in Amerika ist eine ziemlich grundsätzliche Übereinstimmung zwischen den an die Regierung Wollenden auf der einen Seite und den Regierten auf der anderen. Eine Übereinstimmung nämlich in der Frage, worum es überhaupt bei dieser Wahl geht. Nicht um das Einbringen, in wie verwandelter Form auch immer, von irgendwelchen individuellen Sonderinteressen als Maßstab und Kriterium der Politik, sondern um die Wahl eines führungsstarken, erfolgsversprechenden Führers, der in der Lage ist, die Nation Amerika in all ihren Unternehmungen zu dem Erfolg zu führen, den sie sich vorgenommen hat. Das will ich im Folgenden erläutern, wie dann Wahlkampf geht, in dieser perfektesten aller Demokratien. Ich will aber vorweg mal ein paar Worte verlieren zu der Art von Kritik an der amerikanischen Wahl, wie ich sie vor allen Dingen in den hiesigen Zeitungen gelesen habe, weil ich diese Kritik einigermaßen ärgerlich finde. Die erste Beschwerde an die Adresse der amerikanischen Wähler war die, dass sie nicht den Kandidaten gewählt haben, den wir Deutschen, wenn wir mehrheitlich gefragt worden wären, lieber gehabt hätten. Nach Auskunft der Presse hat eine Umfrage unter deutschen Wahlberechtigten ergeben, dass 83% der Deutschen Kerry gewählt hätten. Diese Umfrage ist natürlich ein wenig gegenstandslos. Das haben die Umfrager auch selber zugegeben, weil sie ja gar nicht in diesem Land wahlberechtigt sind. Aber so viel sollte ja zumindest damit bewiesen werden. Die Deutschen haben eigentlich ein viel besseres Verständnis davon, welcher Politiker den Amerikanern am besten zu Gesicht steht als die Amerikaner selber. Und insofern ist es vollkommen unverständlich, wie die Amerikaner sich eigentlich nicht dieser mehrheitlichen Meinung der Deutschen anschließen können und trotzdem Bush wählen können, den wir doch nicht leiden können. Dieses Urteil kommt völlig aus, ohne irgendein Urteil über den Inhalt und Zweck amerikanischer Innen- und Außenpolitik. Es kommt auch aus, völlig ohne irgendein Urteil über die Frage, in welcher Hinsicht unterscheiden sich Bush und Kerry eigentlich überhaupt, wenn sie sich denn unterscheiden. Und es kommt auch ohne irgendein Urteil über die Frage aus, um was es denn eigentlich bei dieser Wahl gegangen ist. Es reicht für diese Meinung bloß das Vorurteil, dass weil Bush unseren nationalen Führern nicht ausreichend Respekt entgegengebracht hat, er eigentlich kein guter Weltpolitiker sein kann, weil ein guter Weltpolitiker hätte eben dies getan, einen Schröder anständig behandelt, statt ihn immer so rüde umzugehen. Insofern eigentlich der Sache nach nichts anderes als eine Unterschrift unter die europäisch- oder deutsch-französische Außenpolitik in Sachen Krieg und Frieden in der Irak-Frage. Ganz grundlos und ohne weitere Erklärung ist man offenbar mehrheitlich hier der Meinung, dass die deutsche und französische Linie, weil sie eben die deutsche und französische ist, die richtige ist und die amerikanische die verkehrte. Und eigentlich sieht man die Sache so, dass die Amis das eigentlich auch so sehen müssten, wenn sie halbwegs vernünftig ticken würden, was sie ja nun aber offensichtlich mehrheitlich nicht tun. Das war die eine Kritik. Die zweite Kritik war, wenn überhaupt, noch ein bisschen alberner. Die bezog sich nämlich auf die Frage, haben die amerikanischen Wahlorganisatoren richtig gezählt? Gerade der Spiegel bringt einen langen Artikel, in dem er aus verschiedenen Zeitungen Beweise dafür zusammenträgt, dass in allen möglichen Wahllokalen in Amerika falsch gezählt worden ist, so ähnlich wie in Afghanistan, und leitet daraus implizit den Verdacht ab, so weit könne es mit der Legitimation von Bush ja auch gar nicht her sein. Also es ist nicht nur so, dass die Amerikaner den Verkehrten gewählt haben, sondern es ist auch zusätzlich noch so, dass der jetzige Herrscher, der jetzige neu gewählte Führer eigentlich gar keine richtige Legitimation hat, weil er eben durch falsche Stimmenauszählung an die Macht gekommen ist. Zwei Weisen, sein Missfallen über das Ergebnis der amerikanischen Wahl auszusprechen, die von der Frage des Inhalts der Politik nichts übrig lässt und von der Frage des Inhalts der Wahlveranstaltung genauso wenig. Gut, worum ging's? Ja, das eine ist sehr simpel, das weiß jeder, es ging um Bush versus Kerry. Und hinsichtlich der Frage, worum es in dem Kampf zwischen Bush und Kerry gegangen ist oder gegangen sein soll, gab es in unserer Presse, aber auch in der amerikanischen, zwei einander einigermaßen widersprechende Befunde. Der erste Befund war, diese Wahl war eine Schicksalswahl, in der das Volk gespalten gewesen sein soll wie noch nie. Und der zweite Befund war, in dieser Wahl hat das, was die amerikanische Politik zurzeit hauptseitig macht, nämlich einen Krieg führen, für den sie sehr viel materielle Mittel, sehr viel Menschenleben und sehr viel Geld verpulvert, dass dieser Krieg in der Wahlauseinandersetzung praktisch keine Rolle gespielt hat. Nach Auskunft irgendeines Artikels in der Süddeutschen Zeitung sollen Wahlkampfstrategen sogar Kerry empfohlen haben, den Krieg aus seiner zukünftigen Wahlstrategie wegzulassen, weil es so schwierig sei, klarzumachen, in welcher Hinsicht er sich in dieser Frage überhaupt von Bush unterscheidet. Das ist schon merkwürdig, was offenbar das wirkliche praktische Schicksal, wenn man denn mal das Wort nehmen will, der amerikanischen Bürger als Steuerzahler, als Arbeiter, als Soldaten angeht. So stand dieses Schicksal gar nicht in der Weise im Zentrum der wahlpolitischen Auseinandersetzung. In ihr wurde weitgehend darüber überhaupt nicht diskutiert. Trotzdem, an dieser Frage, sagen amerikanische Zeitungen nach Umfragen in großen amerikanischen Staaten, in diesen Fragen war das Volk nach weiten Teilen hin gar nicht gespalten. Eine große Mehrheit der Amerikaner steht im Wesentlichen auf der Kriegslinie von Bush und hat in Kerry in dieser Frage auch gar keine große Alternative gesehen. Die Spaltung bezog einen völlig anderen, zunächst mal jedenfalls als völlig anders erscheinenden Punkt, nämlich die Frage, für welche Werte Bush und für welche Werte Kerry stehen oder stehen wollten. So Fragen wie, wer ist für erlaubte Abtreibung? Wer ist für das Verbot von Ehen zwischen Gleichgeschlechtlichen? Wer ist in welchen Fällen für die Todesstrafe und in welchen Fällen für ihre Abschaffung? Solche grundsätzlichen Fragen von Leben und Tod sind es gewesen, an denen die Wähler sich für die eine oder die andere Person entschieden haben. Und die wirklichen materiellen Fragen, um die es aktuell in der amerikanischen Politik geht, kamen, wenn überhaupt, in der Wahl nur als Fallbeispiele dafür vor, wie sich darin die Werte der einen und der anderen Person ausdrücken sollen. Für letztere Behauptung will ich mal einen Beleg zitieren. In der dritten Runde, also in dem dritten Fernsehduell, ging es, wie es hieß, um Wirtschaftspolitik. Um diese Wirtschaftspolitik ging es da so. Zitat: Beide Männer präsentierten ihre seit langem bekannten Standpunkte und erhoben teilweise harte Vorwürfe gegeneinander. So, jetzt kommen die harten Vorwürfe. Kerry stellte sich als Sprecher des kleinen Mannes dar und bezeichnete Bush als Vertreter der Wohlhabenden in den USA. Der Präsident wiederum zeichnete von seinem Herausforderer das Bild eines ewig nörgelnden Liberalen mit mangelnder Glaubwürdigkeit und einem nicht zu befriedigenden Appetit auf Steuererhöhung. Das sind also die harten Vorwürfe, die diese beiden Kontrahenten einander an den Kopf geschleudert haben. Bush sagt, ich bin Sprecher des kleinen Mannes. Nee, Kerry sagt, ich bin Sprecher des kleinen Mannes. Bush ist für die Wohlhabenden. Bush sagt, Kerry nörgelt immer bloß liberal an der Regierung rum und will außerdem den Leuten mit Steuererhöhungen das Geld aus der Tasche ziehen. Auf den ersten Blick betrachtet ist es natürlich lächerlich und zynisch, wenn sich ausgerechnet ein Multimillionär als Sprecher des kleinen Mannes bezeichnet. Es ist ja auch nicht dahingehend misszuverstehen, dass er jetzt beschlossen hätte, seine Multimillionen auf die kleinen Leute umzuverteilen, damit die wenigstens einen kleinen materiellen Vorteil aus seiner Wahl hätten. Er will sich ja als Sprecher des kleinen Mannes verstanden wissen, den es also in seiner Regierung vorher wie nachher gleichermaßen weitergeben soll. Und insofern ist dieses Argument zwar einerseits lächerlich und zynisch, aber andererseits für eine Wahlkampfveranstaltung haargenau passend. Beide, Bush und Kerry, stellen mit ihrer Berufung auf den kleinen Mann oder den Steuerzahler, ihre Verbundenheit mit den amerikanischen Arbeitern und Steuerzahlern zur Schau. Sie betonen, dass sie die Lage der Leute kennen, die sie mit Steuern und mit Sozialabgaben und mit Arbeitslosigkeit belämmern. Sie achten die Opfer, die die Bürger, indem sie arbeiten und Steuerzahlen bringen. Das ist die großmächtig herablassende Wertschätzung, die der amerikanische Bürger von seiner Politik erfährt. Von dieser Wertschätzung hat keiner auch nur einen müden Dollar, aber darum geht es eben auch beim Wahlkämpfen nicht. Und darin sind sich beide Seiten, oben und unten, offenbar ziemlich einig. Es geht darum, wie sich ein anständiger nationaler Führer seinen Geführten zu präsentieren hat, als einer, der sich der Opfer bewusst ist, die er seinem Volk abverlangt, diese Opfer nur im Namen einer guten nationalen Sache verlangt und deswegen auch nur solche Opfer verlangt, die für diese nationale Sache auch wirklich nötig sind. Das letzte Versprechen ist leicht zu machen. Warum sollte ein Kriegsherr auch unnötigerweise, also nicht bezogen auf den Erfolg berechnet, Soldaten in die Schlacht schicken? Selbstverständlich verlangt der Staat nur die Opfer, die er für nötig hält. Er berechnet sie eben in Bezug auf die Frage, ob der mit ihnen zu finanzierende oder militärisch durchzusetzende Erfolg zustande kommt oder nicht. Aus diesen wechselseitigen Bezichtigungen soll der Wähler entnehmen, wofür Kerry und Bush stehen, für welche Vorstellung von anständigem Charakter, von anständiger Auffassung der richtigen Beziehung zwischen Regierenden und Regierten, jeder an seinem Platz. Und dafür taugen dann tatsächlich solche Formulierungen wie: Ich bin der Sprecher des kleinen Mannes. Immer wenn ich einen Dollar in den Staatshaushalt einsetze, denke ich daran, wie das die Leute trifft, von denen ich ihn kassiere. Und umgekehrt Bush, der sagt, der Kerry denkt immer nur an Leute, die sowieso gar nichts beitragen zum amerikanischen Wohlstand. Ich hingegen achte vielmehr den hochgeschätzten amerikanischen Steuerzahler, der mit seinen Steuern und seiner eigenen Leistung den amerikanischen Erfolg unterstützt. In beiden Äußerungen wird also deutlich, dass sich Bush und Kerry an der Fiktion gar nicht erst abarbeiten. Die Wahlen werden Gelegenheiten dafür, dass der Wähler sich mit seinem Interesse in die Politik einmischt. Er spricht ihn an als Bürger der Nation, der großen Sache namens Politik seine Zustimmung geben soll und deswegen den richtigen Mann an der Spitze sehen will. Und die Frage, wer der richtige Mann ist, entscheidet sich deswegen dann auch ganz konsequent an dessen Charakter, an den besonderen persönlichen Eigenschaften, die der mitbringt und in denen er ausweist, dass er tatsächlich berechtigt ist, eine so große, so reiche und so erfolgreiche Nation zum Erfolg zu führen. Das sind die Maßstäbe, an denen sich die beiden Lager spalten. Und deswegen ist es auch überhaupt kein Wunder, wenn die Themen, die dann gemäß diesen Maßstäben ausgewählt werden von Wahlkampfstrategen, auf den ersten Blick so fern aussehen von dem, worum es in der Politik tatsächlich praktisch geht. Wenn sich nämlich Politiker nur noch und ausschließlich darüber streiten, wer von ihnen für welche Werte steht, dann sind sie mit sich und mit ihren Wählern in mehrerer Hinsicht sehr grundsätzlich einig. Die erste Einigkeit besteht in dem grundsätzlichen Urteil, dass die nationale Sache, um die es da geht, eine ganz grundsätzlich gute und zu befürwortende Angelegenheit ist. Egal welcher Führer an die Macht kommt, das, was er tut, nämlich die Führung Amerikas, ist auf jeden Fall was Positives, was Gutes. Und deswegen stellt sich auch nur noch die Frage, ob die Person, die das dann tun darf, gut genug für dieses hohe und positiv zu bewertende Amt ist. Herrschaft, Gewalt, Zwang ist in diesem Standpunkt einerseits zwar von vorn bis hinten unterstellt, jeder amerikanische Bürger geht sogar ganz selbstverständlich davon aus, dass der amerikanische Staat Gewalt nach innen und wie nach außen ausüben soll, natürlich immer nur gegen die Richtigen, die es verdient haben. Aber sie kommt in diesem Bild der nationalen Sache, die oben und unten eint, schlicht und einfach nicht mehr vor. Dann ist die nationale Sache nichts, wo eine Staatsgewalt Bürger zu etwas zwingt, ihnen materielle Opfer abnötigt, sondern eine gemeinsame Aufgabe, in denen die Leute oben und die Leute unten jeweils ihre Pflicht an der Stelle erfüllen, wo sie das tun und damit gemeinsam die Leistung erbringen, Amerika zum größten und mächtigsten Land der Welt zu machen und es als solches zu erhalten. Wenn etwas nicht so läuft, wie die Regierung sich das vorher überlegt hat, dann gibt es konsequenterweise für diesen Umstand in der amerikanischen Auseinandersetzung eigentlich nur zwei mögliche Gründe. Der eine ist, es gibt Feinde im Land, die das verhindert haben, dass die Regierung das durchgesetzt hat, was sie wollte. Und die zweite ist, es ist eben der falsche Mann dran, der eben mit seiner Art und Weise zu entscheiden und zu verfügen versagt hat, wo der Bessere es hätte besser machen können. In Fragen, wer die moralische Berechtigung zum Wählen hat, werden amerikanische Wähler also in der Tat sehr prinzipiell. Auf der Basis dessen, dass sie das Regieren für ein hohes, würdiges, wertzuschätzendes Amt halten und sich als Bürger mit ihrer Führung darin vereint sehen, da die richtige Entscheidung zu treffen, halten sie es in der Tat für ganz wichtig und entscheidend, ob die Figur da oben mehr für das freie Recht des Bürgers auf Entfaltung seiner Individualität steht oder ob er mehr für Gottesfürchtigkeit und das Halten an gemeinsame Prinzipien steht, die das Land zusammenhalten und sicherstellen, dass die innere Ordnung gilt. Vorstellen darf man sich diese nationale Gemeinschaft als ein System von ideellen Regeln, die gegeben sein müssen, damit alle das tun, was sie sollen, und zwar freiwillig. Die wirklichen Regeln, die es gibt, die Prinzipien politischer Herrschaft und die Prinzipien kapitalistischer Ökonomie, sind damit als die wirklich bestimmenden Gründe für das, was der Staat tut und was die Bürger tun müssen, verschwunden. Und übrig bleibt die Vorstellung einer Gemeinschaft, die auf Basis dieser allgemeinen Lebenslage frei darüber befindet, mit welchen moralischen Vorstellungen und welchen Idealen von Gemeinsinn am Kopf alle gemeinsam am besten für das Gelingen des großen Werks zusammenwirken können. Und insofern das tatsächlich der Inhalt, der Ausgangspunkt und das Ergebnis amerikanischer Wahlen ist. Muss man wirklich sagen, dass die USA die perfekte Demokratie ist? Denn das ist ja der Witz an ihr. Die Leute sollen sich zu dem Standpunkt vorarbeiten, dass ihr besonderes Geschick in der Gemeinschaft aufgehoben ist, in der sie leben, dass sie zuvörderst eben nicht Arbeiter, Unternehmer, Bauer, Student sind, sondern dass sie zuvörderst eben ein Mitglied dieser Gemeinschaft sind und deswegen auch alles, was in dieser Gemeinschaft passiert, unter dem Maßstab beurteilen und betrachten soll, ob es die Gemeinschaft voranbringt und nicht ihr besonderes privates Interesse, was dabei unter die Räder kommt. Sie sollen sich darin aufgehoben sehen und deswegen sollen Sie auch Ihrer Regierung viel Glück wünschen bei Ihrem schwierigen Vorhaben, diese Gemeinschaft voranzubringen, Störenfriede auszumerzen, Schwierigkeiten zu beseitigen, die Richtigen zu beschränken und den Richtigen was zu erlauben. Und wenn das alles so läuft, wie es laufen soll, dann sind Wahlen in der Tat nur noch eine Feier des Nationalismus. Und die Frage, was habe ich eigentlich von der Politik, ist endgültig aus der Beurteilung der Frage, wer soll regieren, verschwunden. Gut, so viel zu dem, was man an diesen drei Wahlen über Inhalt, Zweck und Verlaufsform von Demokratie lernen kann. Ich komme damit zum Ende und die Diskussion ist eröffnet. Also Sie wissen, ne? Also es ist sowohl Fragen in der Richtung, manches ist natürlich aufgrund der Zeit, das ist ja klar, und es war ja auch viel Material, etwas kurz geraten. Wenn Sie zu einzelnen Punkten noch Nachfragen haben oder möchten, dass man irgendwie noch ein bisschen irgendwas näher erläutert, ist die eine Abteilung. Die zweite ist Einwände gegen Behauptungen, die ich aufgestellt habe, Kritik an dem, was ich gesagt habe. Ja, bitte. Möglichst ihrem Idealzustand näher Ich glaube, es ist so, wir stehen vor einer europäischen Verfassung. Alle sitzen da wie das Kaninchen vor der Schlange. Dort wird wieder Demokratie nicht nur scheibchenweise, sondern paketeweise vernichtet. Paketeweise vernichtet in der europäischen Verfassung, so wie sie angestrebt wird. Wird Fokuskomfort geschrieben, es werden die europäischen Rechte über die einzelnen Staatsrechte gesetzt, das heißt unter Druck gesetzt, auf das wir stolz sind, ist Makulatur. Und ich wundere mich als harmloser Erdenbürger, wieso bei solchen Bestrebungen nicht ein heller Aufschrei durch die politologische oder juristische oder sonst irgendwelche Fakultät steht, geht, alle halten den Mund, dachten, bis das Unheil perfekt ist und dann haben sie noch einen Grund weiter zu meckern. Die letzte Frage kann ich Ihnen beantworten. Die letzte Frage ist nicht so schwer zu beantworten. Das, was Sie als letztes beklagen, das stimmt übrigens auch nicht, dass die juristischen und politologischen Fakultäten ihren Mund halten. Gerade in der Universität, wo ich herkomme, gibt es eine sehr affirmative Begleitforschung zu diesem europäischen Verfassungsprozess, die sich im Wesentlichen mit der Frage befasst, wie man optimale Ein- und Unterordnungsverfahren entwickeln kann, die, und das war ja einer meiner Beweisziele meines Vortrags, sicherstellen, dass ein zukünftiges politisches Europa optimal als Verhältnis von Über- und Unterordnung funktioniert. So, wenn das aber der Auftrag ist, und da komme ich jetzt zu einem weiteren Punkt, wo ich glaube, dass ich mit Ihnen einen Punkt sehr grundsätzlich anderer Auffassung bin. Sie werfen die Frage auf, was wäre denn eine bessere Staatsform? Diese Frage habe ich aus folgendem Grund absichtlich nicht behandelt, weil dieser Frage eine Vorstellung über die Notwendigkeit von Herrschaft zugrunde liegt, die ich nicht teile. Wer die Frage stellt, was ist denn die bessere Staatsform, geht vom Staat, also von einer politischen Organisation des Gemeinwesens, die das Verhältnis auf dem Verhältnis von Zwang und Unterordnung beruht, geht von einem Staat als sowas aus wie einer Naturtatsache. Ich wollte aber gerade sagen, dass egal, was man sich in philosophischen und sonstigen Fragen zu diesem Problem denken mag, der Staat, in dem wir leben, keine Naturtatsache ist, sondern ein politisch absichtsvoll und gewollt geschaffenes menschliches Produkt, um es mal philosophisch auszudrücken, und zwar mit einem menschliches Produkt mit einem politischen und ökonomischen Zweck. Wenn man aber sagt, die politische Gewalt hat einen ökonomischen und deswegen auch politischen Zweck, die will mit der Art und Weise, wie sie Herrschaft organisiert, praktisch was erreichen. Herrschaft ist nie Selbstzweck. Die Unterordnung von Leuten unter eine Gewalt will immer was von denen. Die will immer was von denen, was diese Leute tun sollen. Sonst bräuchte man keine Gewalt. Und die geht davon aus, dass das, was sie will, was die Leute tun sollen, nicht identisch ist mit dem, was die Leute selber wollen, sonst müsste man sie nämlich nicht dazu zwingen. Wer eine politische Gewalt über Leute einrichtet, geht praktisch davon aus, dass das Interesse, was in dieser politischen Gewalt organisiert ist, nicht nur nicht zusammenfällt mit dem der Leute, die dieser Gewalt untergeordnet sind, sondern sogar umgekehrt, die dauerhafte Aufrechterhaltung dieses Herrschaftsverhältnisses die notwendige Konsequenz ihrer Einrichtung ist. Die notwendige Konsequenz ihrer Einrichtung und nicht sozusagen das zufällige Resultat, dass es sie einmal gibt. Also habe ich mir die Frage gestellt, ja, welchen inhaltlichen materiellen Zweck verfolgt denn die Demokratie? Was ist denn mit und in ihr ökonomisch und politisch organisiert? Und wenn man sich diese Frage stellt, stößt man unweigerlich, weil das steht ja in dem Grundgesetz, dessen Wertschätzung ich mit Ihnen nicht teile, das steht ja in unserem Grundgesetz auch drin. Es geht um die politische Organisation einer Form der Produktion von Reichtum, die Mittel, die gesellschaftlich notwendigen Mittel der Produktion privater Verfügungsgewalt unterwirft, die Leute in ein Verhältnis zu diesem Reichtum setzt, in dem sie für ihn arbeiten müssen und das ihnen nicht bekommt, und die Unzufriedenheit, die daraus erwächst, dass es ihnen nicht bekommt, politisch so organisiert, dass sie den Fortgang dieses Ladens nicht stört. Eine ganz kurz gefasste Zusammenfassung, was meiner Auffassung nach der Zweck dieser Herrschaft ist. Wenn man also die Frage aufwirft, welche andere Staatsform hätten Sie denn gerne, kommt man überhaupt nicht aus ohne die Frage, was soll die denn erreichen? Wenn ich mir die Frage nämlich nicht stelle, welchen ökonomischen, das ist ja, wenn man mal so sagen will, mit Marx, irgendwie ist ja die Erwirtschaftung der notwendigen Lebensmittel die Grundvoraussetzung jedes menschlichen Zusammenlebens, weil ohne Essen und Trinken säßen wir hier alle nicht, mal vom Hörsaal ganz abgesehen. Irgendwie werden in jeder Gesellschaft die Lebensmittel durch die Leute für sie produziert. Irgendwie ist diese Produktion organisiert und irgendwie wird beim Produzieren und durch es entschieden, wer von dem Ergebnis dieser Produktion was hat. Das ist bei uns organisiert und die Art und Weise, wie das bei uns organisiert ist, finde ich, und da gehe ich erstmal von meinen praktischen Erfahrungen mit dieser Gesellschaft aus, die halte ich erstens weder für notwendig, noch halte ich sie für zweckmäßig und schon drittens halte ich sie nicht für wünschenswert. Also kann man sich über die Frage, welche Staatsform will man eigentlich, wenn man dann überhaupt eine Staatsform will, also eine Form von Herrschaftsausübung, überhaupt nicht unterhalten, wenn man nicht die Frage beantwortet, ja, was soll denn aus der praktisch rauskommen? Was soll denn das Ergebnis des politisch-staatlich organisierten menschlichen Zusammenlebens für die Leute sein, die in dieser politischen Organisation organisiert sind? Wenn man die Frage nicht klärt und sich darüber nicht einig ist, was da rauskommen soll, kann man auch die Frage der Art und Weise, wie das politisch organisiert werden soll, überhaupt nicht beantworten. Es ist keine abstrakte Frage, welche Herrschaftsform hätte man lieber. Es ist eine sehr konkrete Frage bezogen auf die praktische Organisation der Erwirtschaftung und Verteilung von Lebensmitteln und Grundlagen. Und der Frage, welche, wenn überhaupt, Rolle muss, soll, kann eine getrennt davon eingerichtete politische Organisation überhaupt erfüllen und braucht es sie dafür überhaupt? Tut sie denn irgendwas dazu? Das hat mit gut und schlecht nichts zu tun. Das hat mit der Frage, ob Regeln auf Einsicht beruhen oder auf Regeln auf Zwang beruhen. Mir passt die Kennzeichnung eines Gesetzes als Regel nicht. Wenn wir hier im Hörsaal zusammen sitzen, ich rede, Sie hören mir zu, dann ist eine vernünftige Regel dafür, dass wenn, solange ich rede und Sie mitkriegen wollen, was ich sage, es vernünftigerweise so ist, dass die anderen den Mund halten. Nichtsdestotrotz gibt es Gott sei Dank kein Gesetz, wo drin steht, immer wenn einer vorne steht und redet, haben die anderen gegen die Androhung der Bezahlung einer Geldbuße den Mund zu halten. Diese Regel wäre auch vollkommen überflüssig, weil die Leute, die das nicht anhören wollen, die können ja einfach, wie einige das getan haben, ihren Mantel nehmen und gehen. Das ist ihnen auch nicht verboten. Das ist beim Staat ein bisschen anders. Wenn Ihnen das nicht passt, was der Staat hier macht, dann können Sie nicht Ihren Mantel nehmen und gehen. Schon deswegen nicht, weil Sie auf der anderen Seite der Grenze, wenn Sie überhaupt rüberkommen, die nächste politische Ordnung vorfinden, die Ihnen sagt, ach hallo, ja, will ich dich hier überhaupt reinlassen, du bist ja Ausländer. Nee, Türken mögen wir nicht und Tschetschenen schon gleich nicht. Und wenn jemand aus Afrika kommt über die Grenze mit dem Boot, dann tun wir den in ein Auffanglager nach Libyen. Sie können in einem Staat, und das hat auch seinen guten Grund, nicht aufstehen und gehen. Und das können Sie deswegen nicht, weil die politische Gewalt mit Ihnen was vorhat und Ihnen diese Entscheidungsfreiheit gar nicht lässt. Es ist deswegen ein Unterschied, ob man sich die Frage stellt, jetzt nehme ich das Wort Regeln mal ernst, welche Regeln für die Organisation des Zustandekommens, sagen wir mal zum Beispiel einer Landwirtschaft, braucht es, damit das Ergebnis der Landwirtschaft nach zwei Seiten hin wünschenswert ist für diejenigen, die sie machen. Erstens, wie muss die Arbeit organisiert werden? Zweitens, wie müssen die Ergebnisse organisiert werden? Kann man das vielleicht mal besprechen? Wer macht da was? Es ist ein kleiner Unterschied zu einer Vorschrift, die besagt, bevor Landwirtschaften überhaupt losgehen kann, muss erstmal aller Grund und Boden Privateigentum sein, sodass jemand, der landwirtschaftlich was anbauen will, Geld haben muss, um das von demjenigen zu kaufen, der es hat. Wenn er das Geld nicht hat, macht er manchmal mit dem Grundstück, was er will. Und wenn ihm der Preis nicht passt, findet Landwirtschaft dann eben schlicht und einfach nicht statt. So ist es bei uns. Und deswegen ist ein Gesetz keine Regel, sondern ein Gesetz ist eine Vorschrift hinsichtlich dessen, was man darf und was man nicht darf. Und nicht eine Entscheidung, eine vernünftige Entscheidung darüber, die ich selbstverständlich schon angefangen, wie gesagt, bei einem Referat für sinnvoll halte, wenn Leute gemeinsam was tun. Das ist wirklich ein kleiner Unterschied, ob man zu fünf bespricht, wie man die Aufgabenteilung beim nächsten Essen kochen sich vornimmt oder ob man daraus ein Gesetzeswerk macht, was Leute bei Strafe verbietet, sich in folgender Weise dem zu entziehen. Erstens geht man davon aus, dass die Leute Gründe dafür haben, dann muss man die besprechen. Oder man geht davon aus, dass sie die Gründe haben, aber nicht praktisch geltend machen dürfen. Dann macht man eine Vorschrift und erlässt eine Strafe und ahndet den Verstoß und beseitigt nicht den Grund dafür, dass er erfolgt. Ja. Der Vermieter kommt in die Währung und sagt, Wohnen musst du bei mir nur. sodass in jedem Fall, wenn der Vermieter hingelegt hat, ab nächsten Monat will ich von dir 100 Euro mehr. Notwendigerweise muss der Mieter fragen, ja, was braucht er denn? Darf er das? Der macht einfach sein Interesse gegen mich gelten, wenn ich die 100 Euro nicht habe, muss ich vielleicht die Alternative unter der Brücke suchen. Und zwar nur aus einem Grund, weil der Eigentümer der Wohnung ist. Und sein Interesse war Schutz, der staatliche Schutz des Eigentums, den ich mich in Szene setzen kann. Hat doch nicht geregnet, die hat er doch gebaut, oder? Ja. Ja. Wer hat denn gebaut? Gebaut hat der Mieter wahrscheinlich. Sie können ja sagen, also kein Reglement, jeder hat das Recht, ohne es geht nicht. Ohne ich doch bloß was geregelt wird. Gebaut hat die Wohnung, weil der Feuerwehr wahrscheinlich der Mieter in seiner Eigenschaft als anderer ökonomischer Charakter, nämlich Arbeitgeber, vielleicht auch als Bauarbeiter. Nur dort wird schon wieder jemand was verdient. Was er davon kriegt, ist abhängig vom Interesse des Arbeitnehmers, der sagt, wie weit mache ich mit dem Lohn, den ich hier zahle, ein Geschäft? Schon wieder hat der Staat zwei Gegner in die Welt, deren Interesse sich wechselseitig ausschließt. Ich will mal noch mal eben, ich will nur eben was. Es ist notwendig zu sagen, wie regle ich diesen Gegensatz. Beiden Interessen gegenüber ist jetzt das Verlangen vorhanden, eine Gewalt muss ich uneingeschränkt gehören, dieser gegenseitigen Interessen beschränken, weil solch der Lage nicht mehr funktioniert. Wenn ich die Gegensätze der Gewalt so in die Welt gesetzt habe, dann muss ich wirklich schwer hinterher sein, dass das nicht zum Mord und Totschlag führt und dass das jetzt zur Unmöglichkeit des Überlebens von Teilen der Geschäftspreis eigentlich oder die anderen führt. Aber doch nur dann, wenn ich die Leute als solche Gegner der Gewalt aufeinander hetze und dann sagen, hallo, ich rede aber dann dafür auch, der in diesem Gegensatz den anderen nicht reden kann. Dann brauche ich Regeln und lange Überlegungen, die funktionieren. Ich will noch mal eben was zu Ihrem Einwand sagen, der Vermieter hat das Haus doch gebaut. Ich glaube, dem liegt eine falsche Vorstellung über gesellschaftliche Arbeitsteilung zugrunde. Streng genommen kann in einer modernen, entwickelten Wirtschaft, und das gilt auch für den Kapitalismus, sowieso niemand irgendwas alleine bauen. Der kann das Geld besitzen, um sich die Elemente des Bauens von anderen Eigentümern zusammenzukaufen. Dann geht er aber praktisch davon aus, dass andere Eigentümer diese sachlichen Mittel seines Bauens produziert haben. Er beruft sich und bezieht sich auf eine eingerichtete gesellschaftliche Arbeitsteilung, in der verschiedene Abteilungen der Gesellschaft, deswegen habe ich von gesellschaftlichen Produktionsmitteln gesprochen, verschiedene Bestandteile dieses Produktionsprozesses herstellen, die dann im Ergebnis irgendwann dazu führen, dass da ein Haus dasteht. Angefangen von Kränen und Baggern bis Steinbauern bis hin zu Farbproduzenten und so weiter und so fort. So, wie ist diese gesellschaftliche Arbeitsteilung im Kapitalismus organisiert? Die ist so organisiert, dass jedes einzelne Stück dieses arbeitsteiligen Prozesses Eigentum ist, an das ich nur rankomme, wenn ich das nötige Geld dafür habe. Und dieses Geld bekomme ich nur, indem ich selber was zu verkaufen habe. Und wenn dieses, was ich zu verkaufen habe, nicht selbst ein Stück produzierten Eigentums ist, dann ist es das andere, was der Mensch noch besitzt, nämlich seine Fähigkeit zu arbeiten. Ja, das glaube ich insofern nicht. Ja, die sehe ich, ja. Sie haben eben von der Landwirtschaft und der Besprechung, wie können wir es denn machen, geredet. Es ist derartig utopisch. Die Tatsachen sind so, es wird unter kapitalistischem und patentrechtlichem Regelchen wird Saatgut gezüchtet, wo Firmen Monopole drauf haben und alle darauf angewiesen sind, doch das Saatgut zu kaufen. Die Bauern, die sich vielleicht von der Ernte noch Saatgut übrig behalten, das sind dann irgendwelche Pflanzen und so weiter, die werden überhaupt nicht mehr angenommen, die kommen nicht in den Handel, die können sie dann zum Eigenbedarf machen und so. Es sind derartige Gefahren, Aber damit sagen Sie doch selber, wofür und in welcher Hinsicht in unserer Gesellschaft Gewalt notwendig ist. Ein Staat, der diese Produktionsweise schützt. Ich bin für mehr Demokratie, das heißt, dass die Menschen mehr zu sagen haben und dass man die Macht von Konzernen und so weiter einschränkt, aber die Menschen müssen auf die Straße gehen und können nicht mit irgendwelchen Dingen daherkommen, sondern sie müssen irgendwo auch ihre Kritik an der Realität abarbeiten und dort sich zusammentun, wo man was ändern kann und nicht in irgendwelchen Utopien vor jetzt Jahrhundert glauben, irgendwie das Fältchen vor sich herzutragen, wenn die Realität derartig bedrohlich aussieht. Und wir kriegen mit der europäischen Verfassung einen derartigen Rückschritt. Und gucken nicht hin, weil wir uns abarbeiten an Eigentumsverhältnissen. Also erstens, oder ob man unter der Brücke steht. Also erstens ist das mit dem Nicht-Hingucken nicht ganz wahr. Wenn Sie die Zeitschrift Gegenstandpunkt studieren, werden Sie feststellen, dass zum ganzen Entstehen Europas und der europäischen Verfassung ungefähr 7 Artikel erschienen sind, die ganz ausführlich sich mit diesem Prozess auseinandersetzen und das erläutern, was da eigentlich passiert. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, unter welchem Gesichtspunkt arbeitet man sich an der Realität ab und welche Zielsetzung verfolgt man eigentlich damit, wenn man sich an der Realität abarbeitet. Natürlich, selbstverständlich kann man sich nur an der abarbeiten, die es gibt. Deswegen habe ich heute über die Demokratie geredet, die es gibt. Ich habe sie aus... Sie haben sie insgesamt schlecht geredet, die Menge zu benennen, das war ja zum Teil sehr, sehr nachvollziehbar. Aber es insgesamt schlecht reden, ohne was Besseres zu machen, ohne eine Staatsform, gerade bei unserer dicht besiedelten, unserem dicht besiedelten Europa, ohne eine Staatsform geht es nicht, dann ist nur noch nicht, nein, ich habe, weil ich die Alternative in der Tat erstmal in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, in der Tat darin sehe, genau den Übergang, den Sie an der Stelle machen und den ich kenne, ein Stück zu kritisieren. Deswegen will ich das Argument nochmal sagen, was ich in meinem Referat ausführen wollte. Wenn Sie sagen, Sie sind dafür, und das würde ich so abstrakt sogar erstmal unterstützen, Sie sagen, Sie sind dafür, dass die Menschen auf die Straße gehen. Dann ist das ein Irrtum bezogen auf diese Staatsform, wenn Sie dieses auf die Straße gehen gleichsetzen mit mehr Demokratie. Die Demokratie als Herrschaftsform, die es gibt, sieht das auf die Straße gehen als Mittel, die eigenen Interessen zum Maßstab der Politik zu machen, nicht vor. Das sieht sie nicht vor und das sieht sie aus gutem Grund nicht vor. Das sieht sie deswegen nicht vor, weil sie ja praktisch davon ausgeht, dass diese Interessen, diese geschädigten Interessen, die es gibt und die sie zitieren, ja selber ein Produkt dieser Herrschaftsform sind. So, wenn man also sagt, ich bin dafür, dass die Leute sich alles Mögliche nicht gefallen lassen, haben wir gar keine Differenz, dann muss man sich klar machen, dann sollen die gegen das antreten, was sie sich nicht gefallen lassen wollen. Aber die sollen nicht quasi im Namen einer besseren Sorte Beherrschtwerdens auf die Straße gehen. Das ist ein Unterschied, ob eine Belegschaft in einem Autokonzern sich auf die Straße geht und sagt, wir arbeiten hier nicht länger, wenn die uns immer die Löhne senken. Und dann streiten sie halt darüber und dann geht es auch darum. Aber zu sagen, wenn wir die Herrschaft über uns anders organisieren und wieder Leute an die Spitze setzen, die sich dann drum kümmern und denen vertrauensvoll die Macht über uns in die Hände geben und hinterher immer in regelmäßigen Abständen nachgucken, ob die auch alles richtig machen, dann sind die materiellen Probleme gleich miterledigt. Das ist einfach unwahr. Das mag ja Ihre Vorstellung von Demokratie sein. Die hat bloß mit der realen Demokratie nichts zu tun. Die ist auch nicht die reale Demokratie ohne ihre Mängel, sondern das ist die Vorstellung einerseits einer Selbstbestimmung der Leute über ihre Interessen, bei gleichzeitiger Akzeptanz, und das finde ich den Widerspruch dessen, dass die Verhältnisse, in denen sie diese Interessen zur Geltung bringen und maßgeblich machen wollen, es trotzdem erfordert, dass immer irgendwo ein Deckel ist, der sie auf dem Topf, unter dem Topf hält, ein Deckel ist, der die Interessen wieder deckelt. Ja, warum denn? Wieso soll es denn unmöglich sein, Autos so zu produzieren, dass auch die Automobilarbeiter von dem Ergebnis ihrer Arbeit was haben? Was denn dann für eine Staatsform rauskommt, da will ich mich gar nicht drüber unterhalten, das sollen dann diejenigen entscheiden, die das machen wollen. Bloß darum geht es doch. Und nicht um die Frage, kann man Herrschaft besser organisieren, damit die Interessen derjenigen, die auf jeden Fall gedeckelt werden müssen, weil wir sind so dicht besiedelt, andererseits sich immer wieder äußern können. Das finde ich total widersprüchlich. Ja? Jetzt reden Sie doch nicht immer darüber, wie etwas aussehen soll, was im Moment offenbar gar nicht zur Diskussion steht, sondern reden wir doch mal drüber, was ich versucht habe auszuführen, was eigentlich die Kritik zu führen ist an der Übersetzung materieller Schäden in einen politischen Auftrag an Politiker. Ich mag mich aber eine Diskussion, die quasi über einen Zustand, über dessen aktuelle Diskussion es gar nicht geht, diskutiert wird, wo doch jetzt und aktuell ein ganz anderer Sachverhalt da ist, mit dem man sich auseinanderzusetzen hat. Der Sachverhalt nämlich, dass ein Großteil der Leute, die in dieser Gesellschaft leben, diesen von ihnen in der politischen Willensbildung akzeptierten Übergang mitmachen. So, das habe ich kritisiert, da habe ich gesagt, das ist ein Fehler. Es ist ein Fehler, immer dann, wenn man von der Gewalt eins auf die Nase kriegt, zu sagen, die wird schon gute Gründe dafür haben. So, dann ist erstmal das erste Argument, wenn man das eingesehen hat, dass das ein Fehler ist, vielleicht gelingt es einem ja noch ein paar mehr Leute davon zu überzeugen, dass das ein Fehler ist. Dass es zum Beispiel zweckmäßig ist, die eigenen Beschwerden, die man hat, nicht immer unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, bewege ich mich in deren Äußerung noch im Rahmen der Gesetze oder nicht. Das ist doch ein ganz anderes Thema als quasi, wie stellt man sich das vor, was... Ja. Ja. Ja, aber das ist doch eine praktische Frage, die sich den Leuten stellt, die ausreichend genug vorhanden sind, um das zu wollen. Wie soll ich denn das für die beantworten? Das ist ungefähr so, das können Sie sich genauso gut fragen wie mich. Ich weiß da genauso viel oder wenig drüber wie Sie. Das ist die. Aber als Ideal soll man es feiern, das wird man feiern, aber nicht. tut das eigentlich jetzt in Ihrer Arbeit? Man soll an der Verbesserung arbeiten. Ja, wohin denn? Solange man nicht. Eine Demokratie ist die Volksherrschaft. Ja, und wenn dann nicht die denkbar optimalste Staatsform ist, dann reden Sie mal erst von der optimalen Form, zu der Sie uns bekehren wollen. Ich will überhaupt niemanden zu nichts bekehren. Wen beherrscht denn das Volk dann? Ich will überhaupt niemanden. Ich will überhaupt niemanden zu nichts bekehren. Ich wollte, das geht sowieso gar nicht, meines Erachtens. Ich wollte ein paar Argumente in der Frage loswerden, wie eigentlich, und dazu wollte ich was gesagt haben, wie eigentlich die, und die entdecke ich bei Ihnen auch, die merkwürdige Unterscheidung überhaupt in die Welt kommt, zwischen einer Kritik an dem, was die Demokratie materiell organisiert, und einer Wertschätzung der Art und Weise, wie sie das tut. Entweder man sagt, und das ist die Auffassung, die ich hier vertreten wollte, die Art und Weise, wie Herrschaft organisiert ist, entspricht dem materiellen Zweck, der mit dieser Herrschaft erreicht werden soll. Wenn der materielle Zweck einer Gesellschaft namens Kapitalismus die Vermehrung von Geld, Reichtum in privater Hand ist, dann ist es notwendig, eine Herrschaft zu errichten, die sich um die negativen Folgen dieser zerstörerischen Art und Weise zu produzieren kümmert. Wenn ich erstmal Leute per Recht und Gesetz ermächtige, andere arbeiten zu lassen oder auszustellen, je nachdem wie ihre Geschäftslage ist, ja dann brauche ich auch einen Sozialstaat, der sich darum kümmert, was dann mit den Leuten passiert, die auf diese Weise behandelt werden. Jetzt habe ich mich erstmal bloß in folgender Hinsicht geweigert. Ich hab gesagt, das passt nicht zusammen. Einerseits zu verlangen, und das haben Sie getan, und das, dagegen habe ich auch gar keinen Einwand formuliert. Im Gegenteil, das halte ich sogar in der jetzigen gesellschaftlichen Situation für absolut notwendig. Einerseits zu verlangen, die Leute sollen doch mal auf die Straße gehen und mal sagen, was ihnen nicht passt. Da muss man aber übrigens dann gleich dazu sagen. Dann ist es auch schon wichtig, sich zu fragen, welche Interessen denn und was passt ihnen denn nicht. Weil, das war ja eben auch schon gesagt worden, die Leute in dieser Gesellschaft haben sehr unterschiedliche Gründe für Unzufriedenheit und nicht alle diese Gründe halte ich persönlich für vernünftig. Jemand, der der Auffassung ist zum Beispiel, der geht auch auf die Straße und organisiert sich. Jemand, der zum Beispiel der Auffassung ist, dass es ihm als Arbeiter schlecht geht, lege daran, dass es zu viele Ausländer im Land gibt, der irrt sich. Der macht einfach einen Fehler, gibt ein falsches Urteil ab über den Grund, weswegen es ihm schlecht geht. Ich wollte ein paar richtige Gründe dafür sagen, warum es den Leuten schlecht geht. Und mein Interesse besteht erstmal darin, dass die Leute anstelle der falschen Gründe, die sie dafür glauben, dass es ihnen schlecht geht, vielleicht mal oder ein paar mehr Leute mal den Übergang machen zu sagen, sie machen sich mal die richtigen Gründe zu eigen. Wenn man das gemacht hat, dann kann man sich auch die Frage praktisch stellen, was macht man jetzt denn daraus? Aber mir kommt es so, also was Sie utopisch genannt haben, das hat mit Utopie gar nichts zu tun. Das hat erstmal mit dem schlichten Sachverhalt zu tun, dass man es zunächst mal damit zu tun hat, dass über die Gründe dessen, warum den Leuten hierzulande so mitgespielt wird, wie ihnen mitgespielt wird, lauter falsche Vorstellungen herrschen. Übrigens nicht zuletzt von der Wissenschaft mitvertreten und mitverbreitet, die ich zufällig auch noch von Amts wegen repräsentiere. Deswegen ist das, was ich erzähle, ja auch nicht gerade die herrschende Lehrmeinung in der Politikwissenschaft, um das noch dazu zu sagen. Da hat man doch genug mit zu tun. Sollen Leute doch verstehen, dass sie sich täuschen, wenn sie sagen, der Grund dafür, dass mir als Rentner über mitgespielt wird, ist, dass die Rentenkassen leer sind. Ist schon viel gewonnen, wenn ich einen Vortrag darüber halte, dass das nicht der Grund ist. Und das haben 5 Leute kapiert. Und das nächste Mal, wenn Ihnen der Kanzler das sagt, dann sagen Sie, ach, das stimmt nicht. Der Grund ist sehr viel grundsätzlicher. Und dann auch nicht mal Ihr Vertrauen Weil Vertrauen in die Politik ist übrigens das Gegenteil von dem, was Sie gesagt haben, die Leute sollen sich selbst um ihre Interessen kümmern. Wer Vertrauen in die Politik hat, der überantwortet ja gerade die Verwirklichung seiner eigenen Interessen an eine über ihn stehende Macht und guckt die dann an und sagt, macht sie das denn auch? Im Bewusstsein davon, dass er da keinen Einfluss drauf hat. Insofern, mir ist das jetzt egal, ob Sie das Demokratie, ich halte das nicht für Demokratie, was Sie da vertreten. Mit Demokratie geht wirklich anders. Aber der Standpunkt sagt den da oben mal konsequent, was nicht in Ordnung ist mit dem, was Sie machen, ist was anderes als das, wie die Demokratie den Willen des Volkes als souverän abruft und benutzt. Deswegen habe ich betont in meinem Vortrag, das ist eben das Blöde an Volkssouverän. Als Mitglied des Volks ist man eben unterschiedslos, gleichgültig gegen das besondere Interesse aufgefordert, souverän zu sein. Eben nicht als der so oder so Betroffene, Geschädigte. Das ist alles, das ist in dem Moment, wo man sich als Mitglied eines Volks fühlt und befindet, fühlt und sich aufführt, hat man ja diese Gegensätze gerade für gleichgültig erklärt. Also das ist mit Volkssouveränität wirklich nicht gemeint. Die Bewohner eines Landes sollen selber entscheiden, sollen selber über ihre Verhältnisse entscheiden. Das ist mit Volkssouveränität wirklich nicht gemeint. Mord und Totschlag gibt es nicht deswegen, weil Leute verschiedene Sachen wollen. Das stimmt überhaupt gar nicht. Welche Kompromisse schließen, man muss auch irgendwelche Brücken schaffen. Aber man muss auch kritisch bleiben und Kritik üben und für die Veränderung eintreten. Aber ich kann nicht sagen, alles ist verkehrt, alles ist schlecht und nichts Besseres da haben. Ja? Ich halte das nicht für ein. Keine wechselseitige Anstreuerei hier. Die Macht des Eigentums, andere unterdrücken und ausnutzen, da muss man Grenzen ziehen, aber in dem Moment, wo ich alles über den Haufen schmeiße, ja, dann habe ich auch keinen Mantel mehr und dann muss ich draußen führen oder muss ich schon in den Sack gehen. Sie haben vorhin gesagt, die Leute sind doch verschieden und müssen Kompromisse finden. Ich habe den Übergang überhaupt nicht verstanden. Wieso ob Sie einen Unterschied sehen zwischen Verboten und Kompromissen. Ich sehe, dass es irgendein Regelwerk geben muss, aber dass es innerhalb dieses Spielraums unterschiedliche Bestrebungen und Meinungen geben kann und dass man sich, wenn es funktionieren soll, auf irgendwas einigt. Das ist mir ehrlich gesagt viel zu abstrakt. Ich will das mal ein bisschen verdeutlichen, weil ich dieses Problem, das Sie jetzt eben mit Ihrem Mantel hatten, zur Illustration dieses Themas. Nein, eben, wollte ich ja gerade dazu sagen, das ist meines Erachtens eine falsche Vorstellung von dem zugrunde liegt, worin Eigentum besteht. Gut, das hat Marx schon kritisiert, dass den Kommunisten immer vorgeworfen wird, sie wollten den Leuten ihre Zahnbürste wegnehmen. Das ist doch gar nicht der Punkt. Deswegen habe ich das vorhin auch an der gesellschaftlichen Arbeitsteilung erklärt. Dass auch Leute mit wenig Geld hierzulande um ihr Eigentum besorgt sein müssen, das liegt nicht da, und dass es deswegen einen staatlichen Schutz des Eigentums geben muss. Übrigens, der staatliche Schutz des Eigentums, auch das ist eine Verwechslung, verfolgt nicht den Zweck, dass Sie einen Mantel haben können. Der sichert bloß, dass wenn Sie einen haben, weil Sie ihn sich haben kaufen können, dass Ihrer ist und dass Ihnen keiner wegnehmen darf und dass derjenige, der Ihnen den wegnimmt, bestraft wird. Es ist auch nicht so, dass der Schutz des Eigentums eine Ersatzverpflichtung des Staates wäre, die heißt, wenn jemand mir mein Auto klaut, sorgt der Staat dafür, dass ich das wiederbekomme. Wofür er sorgt, ist, dass derjenige, der das Auto geklaut hat, ins Gefängnis wandert. Damit wird nicht das Klauen von Autos verunmöglicht, sondern die Rechtsordnung aufrechterhalten. Das ist die eine Sache. Es ist eine falsche Vorstellung, dass der Zweck von Eigentumsschutz darin bestünde, dass Leuten ihre Fahrräder und ihre Mantel nicht weggenommen werden. Die andere Sache ist die, dass es das Problem überhaupt gibt. Deswegen habe ich vorhin ein bisschen was Allgemeines über die Produktionsweise erzählt. Das liegt nun wieder daran, dass die Verteilung des gesellschaftlich produzierten Reichtums über Geld geht und dass deswegen Leute, die mit knappen Mitteln ausgestattet sind, tatsächlich das Problem haben, dass wenn sie ihr Fahrrad geklaut bekommen, das Fahrrad weg ist und sie kein neues bekommen. Das tut aber so, wenn man sagt, das muss doch das Eigentumsrecht auf jeden Fall sicherstellen. Wie gesagt, erstens tut es das gar nicht. Aber die Vorstellung, dass es das müsste, unterstellt so etwas wie eine gesellschaftliche Knappheit an Mitteln. Unterstellt, dass es prinzipiell unmöglich sei, für die Gesellschaft ausreichend Mäntel zu produzieren, sodass jeder, der einen hat, sorgsam darauf achten muss, dass er seinen behält, weil gleich einer um die Ecke kommt, der ihn ihm wegnehmen könnte. Die Notwendigkeit von Diebstahl, und da bin ich schon wieder mit Ihrer Auffassung nicht im Einen, liegt nicht an der Schlechtigkeit oder Gutigkeit von Menschen. Die Notwendigkeit von Diebstahl liegt darin, dass die Verteilung der möglichen, also erstmal die Produktion der möglichen Lebensmittel und zweitens ihre Verteilung am Geldbeutel der Leute sein Maß hat. Und wenn Sie mich schon wieder des Utopismus schelten, muss ich sagen, das hat mit Utopismus überhaupt nichts zu tun. Ich finde einen gesellschaftlichen Zustand praktisch unerträglich, in dem es auf der einen Seite eine riesige Masse an Produktionsmitteln gibt, mit denen sich lässig alle möglichen Bedürfnisse befriedigen ließen. Und diese Masse an Produktionsmitteln vernichtet wird, entwertet wird, weggeschmissen wird, wenn sich nicht genug Leute finden, die Produkte kaufen können, die sich damit produzieren ließen. Ja, und das hat, wie gesagt, das ist das, was das Eigentumsrecht schützt. Und deswegen ist das Eigentumsrecht missverstanden, wenn man so tut, als wäre das quasi die Garantie der richtigen Verteilung von knappen Mitteln. Das ist es nicht. Das ist es weder, das ist nie gewesen und wird es auch in Zukunft nicht sein. Und zu der zweiten Frage, Menschen wollen Verschiedenes. Menschen können ja vieles wollen. Klar, die einen mögen ein rosa gestrichenes Wohnzimmer und die anderen lieber ein grünes. Der Punkt ist doch die Frage, inwieweit, und das ist auch so eine Einsicht, die in dieser Gesellschaft nicht besonders weit verbreitet ist, die Frage ist, inwieweit aus diesen Wünschen und Vorstellungen Realität wird, ist erstmal ganz banalerweise die Frage danach, wie und zu welchem Zweck die Produktion von dem Zeug organisiert wird. Sonst bleiben Wünsche immer Wünsche. Also es ist eine sehr luxuriöse Abstraktion zu sagen, weil die Leute alle verschiedene Bedürfnisse haben, deswegen braucht es Regeln, wenn man sich nicht mal die Frage stellt, worauf sich diese Bedürfnisse denn dann beziehen. Die Gesellschaft hierzulande konfrontiert die Leute mit einem richtig absurden Widerspruch. Auf der einen Seite stellen sie ihre Warenhäuser voll mit lauter, na ich sag mal lieber nicht Quatsch, sonst werde ich gleich der Bedürfniskritik bezichtigt, die, mit lauter Zeug, was man kaufen kann, mit einer ungeheuren Warensammlung von tausenden Sorten von Pullovern und Waschmaschinen und Waschpulvern und Bonbons und was nicht alles. Alles da. So. Und dieser Überfluss, dieser gesellschaftliche Überfluss, der da ist, wird jetzt ins Verhältnis gesetzt zu der Frage, wie viel meines Geldes kann ich denn auf welchen Teil von diesem Überfluss verausgaben und wenn überhaupt. Wenn nicht, geht das Kaufhaus Karstadt pleite. Die Entfaltung von Bedürfnissen nach was, die unterstellt immer, dass auf der anderen Seite das, wonach das Bedürfnis entfaltet wird, von irgendwem hergestellt worden ist. Und weil diese beiden Sachen im Kapitalismus so gründlich voneinander getrennt sind, deswegen kann es in der Tat so scheinen, als könnte ich mir alles Mögliche wünschen, ohne mir die Frage zu stellen, wie viel Arbeit will ich denn darauf überhaupt verausgaben. Das ist aber eine Frage, die sich eine Gesellschaft in der Tat vernünftigerweise stellen sollte. Wenn sie ein Bedürfnis hat, ist mir das die Mühe wert, das herzustellen. Und wenn nicht, dann wird es eben nicht hergestellt. Basta. Der Standpunkt, Leute sind doch Individuen und haben alle verschiedene Bedürfnisse, der tut einerseits so, als wären sämtliche Mittel dieser Bedürfnisbefriedigung sowieso da, sodass man eben einfach nur sagen muss, ich möchte gern einen DVD-Player, gab es vor 5 Jahren noch gar nicht. Und dann schon liegt er auf dem Gabentisch. Und tut andererseits so, als hätte die Bereitstellung von diesem ganzen Zeug gar nichts damit zu tun, wie die Arbeit organisiert ist. Ja, wenn jeder sich zur Warenwelt nur als bereitgestellte Produktenmasse verhält und sich über die Frage der darin steckenden Arbeit und von dem, die wie verausgabt worden ist, keine Gedanken macht, dann kann es wirklich so aussehen, als würde die Individualität hier fröhliche Urstand feiern, tut sie aber nicht. Die orientiert sich an den Angeboten und an den erlaubten Bedürfnislagen, die die Unternehmen befriedigen. Und am Geldbeutel und an sonst nichts. Interessen richten sich doch immer auf etwas und die mögen ja verschieden sein und die mögen auch voneinander abweichen und die mögen auch miteinander konfligieren. Die Frage, ob das was macht, dass sie miteinander voneinander abweichen und miteinander konfligieren, die ist doch nicht einfach damit gegeben, dass sie verschieden sind. Es mag ja sein, dass Leute verschiedene Interessen haben. Der eine möchte gern nachmittags von 6 bis 10 Saxophon spielen, der andere will Mittagsschlaf machen. Okay. Dann gibt es da ein voneinander abweichendes und in der Tat praktisch nicht miteinander in Übereinstimmung zu bringendes Interesse. Und dann muss das halt irgendwie geregelt werden, dass beide irgendwie zu ihrem kommen. Es kann eine Frage der Dicke der Wände sein. Das kann eine Frage der Möglichkeit der privaten Zeiteinteilung sein, das kann an allen möglichen Sachen hängen, aber für sich genommen ist doch die bloße Tatsache, dass das 2 Interessen sind, kein Grund dafür, dass jetzt ein Staat herkommen muss und ein Gesetz erlassen, wo drin steht, Saxophon spielen ist nur von dann bis dann erlaubt und sonst nicht. Wieso denn eigentlich? Wieso folgt aus einem Interessensgegensatz die Notwendigkeit einer übergeordneten Gewalt, die immer festlegt, die macht ja gar keine Kompromisse. Das ist auch eine falsche Vorstellung über das Recht, dass das Recht Kompromisse regeln würde. Das Recht macht ganz was anderes. Es sagt, bis hierher gilt das Interesse, da kannst du dich drauf berufen und ab, was weiß ich, nachmittags um drei gilt das andere. Und da kannst du persönlich oder können Sie persönlich völlig anderer Auffassung sein darüber, ob das Ihrem Interesse entspricht, dem Gesetz. Ist das vollkommen wurscht. Dann kann man dann von den Kadi ziehen und sagen, der spielt immer zwischen 4 und 10 Saxophon, dann guckt der Richter im Gesetzbuch nach und sagt, darf er auch. Ja, Ende der Sendung. Was ist denn da ein Kompromiss?